Günter Wallraff aus der schönen neuen Welt. Expeditionen ins Landesinnere. Gelesen vom Autor. Bei Anruf Abzocke unter Callagenten. Silbrig glitzernd ragt das Hochhaus in den Himmel über Köln. 8 Meter höher als der Dom. Der Kölnturm im Mediapark ist mein Ziel an diesem Morgen, die neue deutsche Arbeitswelt, in der nichts mehr qualmt und rußt wie einst in Fabriken und in Zechen, die vielmehr staubfrei hinter Stahl und Glas versteckt ist. Eine automatische Drehtür schiebt mich ins Foyer vor den Empfang. Ich trage falsche Haare, Kontaktlinsen, habe mein Schnauzbart abrasiert und das Marathontraining hat mich zusätzlich verjüngt. Ich bin 49 und heiße von nun an Michael G. Mein Name und damit meine Identität ist von dem Freund eines Freundes entliehen. Der Bürokomplex ist ein Paradebeispiel der schönen neuen Arbeitswelt. Ganz unbescheiden stellt er sich in eine Linie mit dem Rockefeller Center und dem Empire State Building in New York oder dem Phillips Street Commercial Office Tower in Sydney. Im hauseigenen Werbeprospekt sind diese und andere Weltberühmtheiten unter den Bürohochhäusern kommentarlos auf der ersten Doppelseite abgelichtet. Im Kölnturm, so die Betreiber der Prime Location, residieren Unternehmen, die, so heißt es da, zu den führenden Adressen zählen. Ich will zu Call-On, dem zweitgrößten Vermarkter von Lotterielosen in Deutschland. Call-On ist ein Callcenter, einer der Big Player in diesem neuen Wirtschaftszweig. Mehr als 6.000 Callcenter gibt es in Deutschland. 440.000 Beschäftigte hatte die Branche 2007. Eine Wachstumsbranche. Jahr für Jahr sollen 40.000 Mitarbeiter hinzukommen. Es scheint, als seien Callcenter die Bergwerke der Neuzeit. Zigtausende arbeiten im Verborgenen, werden unsichtbar und ihre Arbeitsbedingungen auch. Die Branche wächst schnell und verändert sich rasant. Nur noch 1/3 der Firmen ist mit sogenannten Inbound-Geschäften betraut, nimmt also im Auftrag eines Unternehmens Anfragen, Beschwerden oder Anregungen von Kunden entgegen. 2/3 widmen sich teilweise oder vollständig den Outbound-Verkaufsgeschäften. Allgemein bekannt ist, dass diese Callcenter Lotterielose und Zeitschriftenabonnements verkaufen, weniger bekannt, dass sie im Grunde mit allem Möglichen handeln. Mit Nahrungsmitteln, Versicherungsverträgen, Reisen oder Hedgefonds. Was auch immer sie verkaufen, meist ist es überteuert, von minderer Qualität, oft wertlos. Fast immer ist der Kunde der Betrogene. Die Callcenter rufen Tag ein, Tag aus bei den Deutschen an, in der Regel ungebeten. Weit über 1 Million unaufgeforderte Anrufe, schätzt der Bundesverband der Verbraucherzentralen, werden täglich von Callcentern ausgeführt. In 95% der Fälle fühlen sich die Verbraucher belästigt. Die Branche selbst spricht 2009 von 24 Millionen Kundenkontakten täglich. Das klingt schön neutral, aber die Verbraucherzentralen berichten über eine zunehmende Zahl von nervtötenden Telefonanrufen, mit denen Kunden über angebliche Gewinne bei Glücksspielen informiert und zu Anrufen bei teuren 0900er-Nummern gelockt werden, um sich ihre Gewinne abzuholen. Tatsächlich flattern den so hereingelegten wenig später Rechnungen über Hunderte von Euro ins Haus. Wer belästigt da? Wer will, soll, muss verkaufen? Ich will eintauchen ins Zentrum der heißlaufenden Drähte. Zu diesem Zweck habe ich mich auf eine Anzeige in einer Regionalzeitung gemeldet. Call-On zählt mit mehr als 600 Beschäftigten in 5 Niederlassungen und einem Jahresumsatz von 70 Millionen Euro zur Oberklasse der Branche. Firmenchef Eckart Schulz will, so sagt er der Presse, weitere 700 Stellen schaffen, überdies seien 2000 Heimarbeitsplätze geplant. Das Unternehmen gibt sich erfolgreich, daran haben auch ein lange schwebendes Verfahren wegen Steuerhinterziehung in 2-stelliger Millionenhöhe und die vorübergehende Inhaftierung von Eckart Schulz nichts geändert. Unser Teamleiter stellt klar, Call-On ist ein anständiges Haus. 3-mal am Tag kommt das Reinigungsteam und es gibt eine Kleiderordnung. Jeans sind verboten und Turnschuhe unerwünscht. Aber sonst sind wir hier ganz locker drauf. Wir haben flache Hierarchien und duzen uns, sagt unser Instrukteur und stellt sich mit seinem Vornamen vor. Ich kann es mir nicht verkneifen, auf einen Widerspruch hinzuweisen. Wir telefonieren doch nicht am Bildtelefon und sieht doch keiner. Der Teamleiter hält dagegen. Euer Äußeres überträgt sich auf eure innere Haltung. Das spürt der Kunde. Später sagt er, wer sich als Callagent mit vielen Abschlüssen besonders hervortut, hat die Chance, in unserem Stützpunkt auf Mallorca versetzt zu werden, mit Cocktails und Partys und so. Call-on telefoniert im Auftrag der Firma Lotto Team, die der Firmeninhaber aus juristischen Gründen nach Holland ausgelagert hat und verkauft System-Lottoscheine. Woche für Woche spielen die Deutschen für 20 Millionen Euro Lotto, einzeln oder in Tippgemeinschaften. Lotto Team sammelt pro Tippgemeinschaft jeweils 240 Spieler, die sich einen teuren Systemschein für knapp 700 Euro teilen und dafür wöchentlich 77 verschiedene Sechserkombinationen spielen. Der Trick besteht darin, dass dem Angerufenen verschwiegen wird, dass er sich in einer Tippgemeinschaft befindet. Die Chance, mit einem einzelnen Lottoschein einen Hauptgewinn zu erzielen, liegt bei 1 zu 14 Millionen. Um ihre Chance auf 6 richtige mit Zusatzzahl auf angeblich 1 zu 7.000 zu erhöhen, zahlen die Kunden von Call-on 12 Euro pro Woche. Der mögliche Gewinn würde allerdings drastisch sinken. Sollte eine Tippgemeinschaft wirklich mal 1 Million Euro gewinnen, blieben für den einzelnen Spieler vom erträumten Millionenglück klägliche 4.200 Euro. Im Großraumbüro herrscht das Prinzip Learning by Doing. Keiner sagt direkt, ihr müsst betrügen. Der Teamleiter empfiehlt stattdessen, spitzt eure Ohren, orientiert euch an den Erfolgreichen. Wer Erfolg hat, hat Recht. Einer der erfolgreichsten ist Michael Fischer. Er hat in Wirklichkeit einen anderen Namen, wie fast alle hier. Seine Verkaufsmasche ist äußerst primitiv, aber sehr effektiv. Michael Fischer ist mein Name, von der Firma Call-on. Kennen Sie Lotto? Sagen Sie mal ganz leise, ich gewinne. Nein, nicht doch so, sag mit Elan, sagen Sie nochmal, ich gewinne. Noch ein bisschen lauter jetzt. Sehen Sie, ich schicke die Unterlagen zu, Sie prüfen das bitte. Ab dem 2. Juni können Sie dann mitspielen. Offensichtlich hat er gerade jemanden am Angelhaken. Aber wenn Sie ab 10.000 Euro festgewonnen haben, dann laden Sie mich auch ein. Okay, haben Sie was zu schreiben, Herr Dann gebe ich meinen Namen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie telefoniert haben. Ja, das ist Michael Fischer. Ne, Michael wie der heilige Michael und Fischer wie der Joschka Fischer, der Verbrecher. Ja? Bitte? Na, ich bin der heilige Michael. Ja. Herr So, und zwar für anfallende Bargeldgewinne ab 2.500 Euro sowie für den monatlichen Spielbeitrag in Höhe von 64 Euro. Muss ich noch wissen, mit welcher Bank Sie zusammenarbeiten? Ist das die Kreisparkasse Ludwigsburg oder... Ja, auf seinem Bildschirm sieht er sofort, welche Banken in dem jeweiligen Wohnort vorherrschend sind. Und die 50 mit ihrer Bankleitzahl identisch ist oder nicht, ist richtig. Die dazu gehörende Kontonummer lautet wie, Herr Ja, das wäre schön, ja. Nur, ich teile das Ihnen hier ein, das bekommen Sie selber zugeschickt und prüfen das. Sie sind noch selbstständig, oder? Und wenn ich mich dann bei Ihnen behandeln lasse, kriege ich auch eine bestimmte Rechnung von Ihnen. Und das finde ich dann in der Fußseite, die Kontonummer von Ihnen, richtig? Sehen Sie, ich bekomme am Tag 30 bis 40 Kontonummern. Wenn ich damit missbräuchlich was anfangen könnte, dann wäre ich schon längst auf Bahamas und ich würde täglich 1.000 von Euros abrufen. Sie würde ich auch mitnehmen, weil Sie sich so nett anhören. Sie können bestimmt gut Volleyball spielen, oder? Nee, Fußball. Aha, naja, auf jeden Fall geht natürlich nicht, deswegen sitze ich noch hier um 13 Uhr. Ich wäre auch lieber bei meiner Freundin und telefoniere mit Ihnen. Geht natürlich nicht, ne? Also ich trage Ihnen das hier ein, die Daten, das bekommen Sie selber zugeschickt. Wir arbeiten mit dem stinknormalen Firma Lastschriftfahren und Unterschrift zusammen. Sollte der Fall sein, dass Sie nicht mitspielen, werden Ihre Daten gelöscht. Sind wir laut Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet. Aber das sind Sie auch als Heilpraktiker, Sie können ja auch nicht dem Kunden B erzählen, was der A hat, oder? Sehen Sie. Michael Fischer verdreht die Augen. Es hat diesmal nicht geklappt. Der andere hat aufgelegt. In dem Telefonat, das der Callagent da mit einer einschmeichelnden, ja hypnotisierenden Stimme geführt hat, taucht auch an anderer Stelle nie die Information auf, dass der potenzielle Mitspieler mit einem 240stel des Gewinns abgespeist wird, wenn es denn mal klappen sollte. Auch wurde nicht gesagt, dass ein Gewinn unter 50 Euro gar nicht ausgezahlt, sondern für die nächste Spielrunde einbehalten wird. Aber das Geschäft brummt und das ist die Hauptsache. Es brummt so, dass sich die Kölner Niederlassung von Call On die Miete in Höhe von 36.000 Euro monatlich für 2 Etagen im Kölnturm leisten kann. Allein vom Lottoscheinverkauf. Unser Teamchef behauptet, die Adressen, die hier angewählt werden, stammten sämtlich von Menschen, die bei irgendwelchen Gewinnspielen angekreuzt hätten, sie wollten die Weitergabe ihrer Adressen nicht verbieten. Oder die vergessen hätten, genau das anzukreuzen. Das sagt er mit einem Augenzwinkern. Die können wir anrufen, völlig legal. Eine Auskunft, die definitiv falsch ist. Ich setze das Headset auf. Mir wird eine ältere Dame aus Süddeutschland zugeschaltet. Sie hört sich geduldig meinen Spruch an und sagt, nein, da habe ich eigentlich kein Interesse. Ich bedanke mich artig. Der Coach neben mir schüttelt den Kopf. Er rät mir beim nächsten Mal zu sagen, aber Sie haben doch Interesse, Geld zu gewinnen, oder etwa nicht. Beim zweiten Anruf bemerke ich, dass mir der Drang fehlt, einer jungen Mutter, ein weinendes Kind im Hintergrund, mit derlei Suggestivfragen auf die Pelle zu rücken. Ein älterer Mann klagt, ich lebe von Hartz IV. Wissen Sie, die 12 Euro in der Woche bräuchte ich dringend, aber zum Leben. Ich habe heute nicht mal ein Stück Brot zu essen. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung, sage ich. Es tut mir aufrichtig leid. Der Coach reagiert verärgert. Da hast du ja einen Sentimentalen hingelegt. Als ich ihm den Fall schildere, sagt er nur, ihr braucht hier keine Gewissensbisse zu haben, euer Gewissen könnt ihr zu Hause lassen. Viele der Angerufenen legen auf, bevor wir ihnen etwas versprechen können. Einer brüllt, ich zeige Sie an, Sie sind jetzt schon der Dritte heute, der mir was andrehen will. In solchen Fällen lautet unsere Instruktion, das Gespräch sofort beenden. Unsere Telefonnummer wird ohnehin unterdrückt. Insgesamt belästige ich an diesem ersten Arbeitstag an die 80 Menschen. Das Wort Kunden widerstrebt mir. Korrekt wäre potenzielle Opfer. Bei keinem habe ich den Eindruck, dass der Anruf erwünscht gewesen wäre. Die meisten reagieren verärgert und genervt. Viele geben zu verstehen, dass sie es als Telefonterror empfinden, fortwährend mit immer neuen Angeboten belästigt zu werden. Ich habe etliche Telefonnummern heimlich notiert. Am nächsten Tag rufe ich dort von zu Hause aus an und frage, ob die Telefonkunden von Call On an einem Preisausschreiben teilgenommen oder eine Einverständniserklärung unterschrieben haben, in der sie einem derartigen Anruf ausdrücklich zugestimmt hätten. Alle, ohne Ausnahme, verneinen. Niemand hatte sich willentlich oder wissentlich, wie es die Rechtsprechung verlangt, dazu bereit erklärt. Das Ziel eines jeden Anrufes bei Call On ist es, eine Kontonummer zu ergattern für die Abbuchung. Von uns Neulingen schafft das niemand. Nur eine von uns kommt überhaupt dazu, nach der Bankverbindung zu fragen, doch der Angerufene verweigert die Antwort. Unser Teamleiter sagt, so geht das nicht, das darf gar nicht als Frage kommen. Du musst sagen, dass der Gewinn nur überwiesen werden kann, wenn wir die Kontonummer haben. Und mitspielen kann natürlich auch nur der, der zahlt. Ist doch klar. Er empfiehlt uns, das Gespräch weich aufbauen, dann festklopfen. Behauptet einfach, wir hätten vor Jahren schon mehrfach den Jackpot geknackt. Das können die ja doch nicht überprüfen. Und immer nur positiv argumentieren. Wenn euch jemand blöd kommt mit dem Argument, ich will doch gar kein Lotto spielen, haltet dagegen, ja das ist ja richtig, deswegen rufe ich Sie ja an. Hartz-IV-Empfängern und anderen Mittellosen sollen wir flüstern, auch Sie sollten endlich mal auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Haben Sie nicht auch mal Lust, in die Karibik zu fahren? Wen das nicht anmache, dem dürfe man deutlicher kommen. Unsere Mädels haben gerne den Spruch drauf, wenn Sie dann den Scheck von uns kriegen, fahren wir zusammen in die Karibik. In der Nähe der Küchenzeile stehen 2 Tische mit 10 Stühlen. Hier können die Mitarbeiter ihre Pause verbringen, vorgeschrieben sind 15 Minuten pro Schicht. Zu unserem leicht frustrierten Fünferhaufen setzt sich Frank, ein Vollprofi. Er macht täglich 2 Schichten, die eine von 9.30 Uhr bis 14.15 Uhr, die andere von 15.30 Uhr bis 20.15 Uhr und er macht, behauptet er, täglich 10 Abschlüsse, mindestens. Frank rät uns im Gespräch mit möglichen Kunden auf die Reihenfolge zu achten. Wer zuerst von den Kosten redet, der kriegt die Bankverbindung nie. Wenn die fragen, wieso brauchen Sie denn meine Bankdaten, müsst ihr gegenhalten. Ja, wir müssen schließlich wissen, wohin wir Ihnen den Gewinn überweisen sollen. Behauptet einfach, weil wir mal 55.000 Euro Gewinn auf ein falsches Konto überwiesen haben. Und da ist das Geld futsch gewesen. Die Reihenfolge ist wichtig. Und um die geht es, um nichts anderes. Das müsst ihr im Schädel haben, Leute. Die Bank, die Bank, die Bank. Und wer Skrupel habe, soll er sich einfach einen Künstlernamen zulegen. Das machen alle hier. Um sich gegen Kundenklagen abzusichern, lässt Call-On seine eigenen Mitarbeiter Folgendes unterschreiben. Ich erkläre hiermit, dass alle geworbenen Kunden über die Modalitäten ausreichend von mir informiert worden sind und ich nur die wahrheitsgemäßen Zahlen, Daten und Fakten weitergegeben habe. Ich bin über meine Verpflichtung, den Kunden nur wahrheitsgemäß die Angaben zu übermitteln, ausreichend informiert worden. Wer nach diesen Anweisungen verkauft, verkauft nicht. Wer deshalb lügt oder Informationen unterschlägt, hat das selbst zu verantworten. Das hat Call-On von jedem seiner Mitarbeiter schriftlich. Die Firma wäscht ihre Hände in Unschuld. Wenn sich Kunden beschweren oder wenn Rechtsanwälte oder Verbraucherzentralen das Unternehmen angehen, Schuld hat immer der einzelne Agent. Die Pleiten überwiegen bei den Telefonaten. Abschlüsse sind auch für die Besten in der Regel nur bei einem von 20 Anrufen drin. Trotz aller Schulungen und Trainingsmaßnahmen, die von Call-On und ähnlichen Einrichtungen als innerbetriebliche Fortbildung durchgeführt werden. Das hört sich auf einer Schulungsmaßnahme im Köln-Turm so an. Der Ausbilder ist Jurist und hat zusätzlich Psychologie studiert. Wortwörtliches Zitat. Wir müssen den Kunden führen. Wir wissen, wo es hingeht. Schon vor dem ersten Satz, schönen guten Tag, wissen nur wir, dass wir zur Kontonummer wollen. Das weiß der Kunde natürlich noch nicht. Im Verkauf spielt eine ganz starke Rolle, dass der Verkäufer die Konventionen und Höflichkeitsregeln ausnutzt, die man in unserer westlichen Gesellschaft verinnerlicht hat. Deshalb gibt es viele, die die Festigkeit nicht hinkriegen und einfach nicht sagen können, lasst mich in Ruhe. Das Tempo spielt eine große Rolle. Das ist wie im Hollywood-Action-Kino. Schnelle Schnittfolgen, Bildergewitter, Verfolgungsjagden. Da rast ein Auto um die Ecke, na klar, ich nehme das wahr, aber sofort kommt die nächste Information und die nächste Information und die nächste. So kann ich erreichen, dass der andere sich gedanklich einlässt. Denn wenn ich zu viele Pausen mache, fällt der Kunde wieder auf seine eigene Haltung zurück, die ja prinzipiell ablehnend ist. Wenn der Kunde sagt, meine Kontonummer gebe ich grundsätzlich nicht übers Telefon raus, dann haben wir ihn schon zur Hälfte. Grundsätzlich, im Prinzip, prinzipiell, das sind Verkaufsindikatoren. Weil der Kunde damit sagt, ich mache das im Prinzip nicht. Es sei denn, du gibst mir einen Grund dafür. Für dich mache ich eventuell eine Ausnahme. Und so versuche ich, wie die Termite am Fundament, seine Einwände zu nagen. Ich versuche, sie zu zerbröseln. Die Fortbildung ist wie eine Gehirnwäsche. Die Call-Agenten sind Versuchskaninchen, damit sie am eigenen Leib spüren, wie Wankelmütige überzeugt werden müssen. Nur ja keine Pausen entstehen lassen, Gegenenergie aufbringen. Ich zerbrösele die Haltung des Kunden so wie die Termite das Fundament. Die Termite hat es dem Teamleiter angetan. Und dann betoniere ich seinen Einwand. Hauptsache, ich bringe keinen Satz, der eine Negation enthält. Kein Nicht, kein Nein, kein Aber. Ich bräuchte Ihre Bankverbindung. Absolut falsch. Da spürt der Kunde doch, ich greife in sein Portemonnaie und raube ihm sein Geld. Stattdessen ganz unpersönlich. Wir nehmen jetzt die Bankdaten auf. Eine Situation der Unvermeidlichkeit suggerieren. Ich habe früher auch immer Angst vorm Zahnarzt gehabt, aber irgendwann muss man ja dahin. Wie lautet Ihre Kontonummer? Das ist wie Voodoo. Schriftliches bekommen die Call-Agenten bei Call-On auch noch an die Hand. Unter dem Titel Zusätzliche Einwandbehandlung gibt es seitenlang Vorschläge. Die lesen sich dann so, zum Beispiel zum Problemkomplex Vertrauen. Herr Mustermann, wissen Sie, ich vertraue Ihnen ja auch, dass Sie mir die richtige Kontonummer geben. Sie könnten mir ja auch einfach die Ihres Nachbarn geben, weiß ich ja auch nicht. Sicherlich machen wir eine Plausibilitätsprüfung, aber in erster Linie vertraue ich Ihnen ja auch. Ein weiteres Beispiel für Einwandbehandlung berichtete mir später eine Callcenter-Mitarbeiterin in einem Interview. Ich habe so viele verschiedene Sachen schon gehört. Ja. Beispiel, mal Leute, ich hatte eine Mutter dran, die hat 7 Kinder. Mhm. Ja. Eine Mutter mit 7 Kindern, natürlich dementsprechend Hartz IV, die lebte wirklich nur von ihrem Kindergeld und dem bisschen Geld, was sie halt an Hartz bekam. Na, und trotzdem, in dem Moment sagt man sich dann, ob die Frau jetzt Lotto spielt mit dem Geld, was ihr zur Verfügung steht oder nicht. Der rät man ja lieber ab. Ne? Ich habe es ihr überlassen. Ich habe ihr gesagt, wie es aussieht, was ich davon halte, wie ich die Chancen sehe, ob man gewinnen kann oder nicht. Mhm. Und habe ihr die Entscheidung ganz allein überlassen. Und wie hat sie entschieden? Sie wollte spielen. Je verzweifelter, umso eher oft jemand die Illusion wenigstens, ne, vom großen Glück. Firmenchef Eckart Schulz' Geschäftsidee, mit der Illusion vom Millionengewinn selbst über 200 Millionen zu erwirtschaften, hat er im vertrauten Kreis seiner Geschäftsführer auf die griffige Formel gebracht: Die meisten träumen doch ein Leben lang von der Million, vergeblich. Ich aber habe jeden Monat meine Million gemacht. Im Juni 2009 wurde dann das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung beschlossen. Die wichtigsten Vorschriften: Erstens darf kein Callcenter mehr bei Anrufen seine eigene Nummer unterdrücken. Das kann bis zu 10.000 Euro kosten. Zweitens muss der Angerufene auf irgendeine Weise ausdrücklich in derartige Anrufe eingewilligt haben. Wenn nicht, kann das den Anrufer bis zu 50.000 Euro Bußgeld kosten. Und drittens darf der Käufer den am Telefon geschlossenen Vertrag widerrufen, wenn er Zeitschriften oder Lottolose gekauft. Das darf also nach diesem Gesetz jetzt doch wieder sein, beziehungsweise sich an einen neuen Strom-, Wasser- oder Telefonanbieter verkauft hat. Hat es nun ein Ende mit den Cold Calls, den unerwünschten und ungenehmigten Anrufen aus heiterem Himmel? Wohl kaum. Das Gesetz hatte gerade den Bundestag passiert und wartete noch auf die Bestätigung des Bundesrates, und die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt war also noch nicht in Kraft, als die Branche schon das Beste aus den wenigen Verschärfungen bei Verkaufsgeschäften per Telefon zu machen versuchte. SNT, nach eigenem Bekunden mit 4.600 Beschäftigten, eins der größten Callcenter-Unternehmen Deutschlands, legte ein sogenanntes Merkblatt vor, dessen Abschlusskapitel lautet: Wie können Sie die gesetzliche Neuregelung zu Ihrem Vorteil umsetzen? Ganz im Sinne der Branche, offensiv und positiv zu denken, schreibt SNT dort unter anderem über das Verbot, die eigene Rufnummer zu unterdrücken. Die Rufnummeranzeige sollte nicht nur dazu genutzt werden, dem Gesetz Genüge zu tun, sie kann als ein durchaus interessantes Marketinginstrument gesehen werden. Durch die Möglichkeit, unter der angezeigten Rufnummer zurückrufen zu können, erhöhen sich die Verkaufschancen, da der Endkunde aus einem gewissen Interesse zurückruft und sei es nur aus Neugierde. Dieser Rückruf bietet die Möglichkeit, aus dem zuvor vermeintlich erfolglosen Outbound-Call einen erfolgreichen Inbound-Call zu machen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Mitarbeiter, der diesen Call entgegennimmt, die erforderlichen Informationen besitzt, um den Rückrufkampagnen spezifisch zu bearbeiten. Fazit: Rückrufe können erfolgreich Geschäftsabschlüsse fördern. Das klingt munter und vergnügt. Und wahrscheinlich haben die Callstrategen von SNT völlig recht. Gegen ihr Geschäft ist einfach kein Kraut gewachsen. Jedenfalls nicht, wenn es ein so harmloses ist wie das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung. Denn es erlaubt den Abschluss von Kaufverträgen am Telefon weiterhin. Die Forderung von Verbraucherverbänden und anderen, solche mündlichen Verträge, jedenfalls oberhalb von Taxiruf und Pizzadienst, schlicht und einfach zu verbieten, wurden in den Wind geschlagen. Aber immerhin, die Kündigung langfristig bindender Verträge mit Telefon-, Strom- und Gasanbietern bedarf jetzt der Schriftform. Doch auch dies Gebot hat einen Pferdefuß. Denn es gilt nur dann, wenn Sie den Anbieter wechseln. Wenn Ihnen Ihr bisheriger Telefonanbieter, Gas- oder Stromlieferant, einen schlechteren Vertrag am Telefon aufschwatzt als bislang, Pech gehabt. Da wieder rauszukommen ist ebenso kompliziert wie in der Vergangenheit. Ein Verbot von Vertragsabschlüssen am Telefon hat die Branchenlobby also verhindert. Das werde Arbeitsplätze vernichten. In der Tat. Aber betroffen wären davon nicht die Minderheit der Callcenter und ihre Beschäftigten, die verantwortlich beraten, ihren Kunden zur Seite stehen und deren Entscheidungsfindung vorbereiten, die schließlich in einem Vertragsabschluss zu Hause in Ruhe und schriftlich gipfeln mag. Betroffen wäre die Mehrheit der schwarzen Schafe. Und da gilt, wir brauchen keinen Telefonterror und wir brauchen keine Arbeitsplätze, wo Beschäftigte geknebelt und zu staatlich geförderten Betrügern werden. Im Gegenteil, wir brauchen den Schutz davor. Was bleibt und was ändert sich? Den Cold Call, den unerwünschten Werbeanruf, hatte die Rechtsprechung schon seit Jahren verboten, ohne Erfolg. Das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung vom August 2009 zieht da nur nach. Es droht aber immerhin mit einer Strafe von bis zu 50.000 €, wenn ein Callcenter bei Leuten anruft, die das nicht ausdrücklich erlaubt haben. Zum Beispiel durch das berühmte Kreuzchen bei Umfragen, Gewinnspielen und so weiter, womit sie sich mit der entsprechenden Nutzung und Weitergabe ihrer Daten einverstanden erklären. Bei Verstößen gegen das Verbot muss nach der neuen gesetzlichen Regelung der Staat tätig werden. Der einzelne Verbraucher wird nicht mehr allein gelassen, aber er muss natürlich trotzdem den Prozess anschieben. Ob sich viele Menschen diese Mühe machen, die Callcenter also wirklich auf unerlaubte Anrufe verzichten müssen, bleibt deshalb abzuwarten. Genauso muss sich erst zeigen, ob das Verbot der Rufnummerunterdrückung greift. Denn da der Gesetzgeber nicht sagt, welche Nummer im Display des Verbrauchers auftauchen soll, kann es theoretisch auch eine tote Leitung sein oder eine 0900er Abzockernummer. Das Merkblatt von SNT ist auch hier erfreulich offen. Zitat: Das Gesetz schreibt nicht vor, ob eine Person, ein Anrufbeantworter oder eine ausgefeilte IVR-Einzelwortkennung antwortet, ob das Gespräch geroutet, das heißt weitergeleitet wird, oder ob es überhaupt entgegengenommen werden muss. Die teure 0900er Nummer hat SNT für alle interessierten Callcenter übrigens auch im Angebot. Auch der nachträgliche Widerruf eines am Telefon abgeschlossenen Vertrages, der jetzt bei Zeitungs- und Lottogeschäften, für längerfristige Lottogeschäfte galt das Widerrufsrecht ohnehin schon, möglich wird, bürdet dem Verbraucher die Arbeit auf. SNT bemerkt dazu süffisant, Zitat: Es wird in diesem Bereich mit den auch in anderen Bereichen üblichen Stornoquoten zu rechnen sein. Die Verbraucherverbände fordern nach wie vor, dass am Telefon nur ein Vertragsvorgespräch geführt werden kann. Der eigentliche Vertrag müsse schriftlich abgeschlossen werden. Das gilt aber nach dem neuen Recht nur, wenn man den Strom-, Gas- oder Telefonanbieter wechselt. Und hier bedeutet Schriftform auch nur, dass die Kündigung des alten Anbieters durch den neuen dem Kunden schriftlich angezeigt werden muss. In allen anderen Fällen klebt der Verbraucher noch immer am Fliegenfänger. Und wer nicht rechtzeitig seinen Zeitschriften- oder Lottovertrag widerruft, der muss zahlen. Kleine Brötchen für Lidl. Vom schlechten Arbeiten für schlechtes Essen. Der Brief trug keinen Absender. Eines Morgens lag er in meinem Briefkasten und es ging darin um die üblen Arbeitsbedingungen in einer Brotfabrik. Auf mehreren Seiten wurde genau beschrieben, welche unerträglichen Zustände dort herrschten, in der Großbäckerei Gebrüder Weinsheimer Brot GmbH und Co. KG am Rande des Luftkurortes Stromberg mitten im Hunsrück. Ich war neugierig auf die Arbeit bei Weinsheimer. Immerhin gehörte die Firma seit einigen Jahren zum System Lidl, nämlich zu den Lieferanten des Lebensmitteldiscounters, der ständig negative Schlagzeilen produzierte, weil er aus seinen Mitarbeitern Höchstleistungen herauspresste, weil er sie auch noch überwachte, weil er ihnen gewerkschaftliche Rechte verweigerte und dessen Konzernherr Dieter Schwarz auf diese Weise mit seinen mehr als 10 Milliarden Euro Ersparnissen zum viertreichsten Deutschen emporstieg. Weil Lidl also wie eine frühkapitalistische Profitmaschine arbeitet, wie zu Zeiten, als Menschenrechte nichts galten und Arbeitsrechte noch nicht erfunden waren. Wie Lidl mit seinen Lieferanten umsprang, darüber wusste ich damals noch nichts. Wie groß die Zahl seiner Zulieferer ist, gibt Lidl nicht bekannt. Es sind sicher Hunderte. In den Filialen von Lidl gibt es mehr als 1500 Produkte. Viele Produkte, die wir kaufen, werden bekanntlich nicht mehr in Deutschland hergestellt, sondern zum Beispiel in China, Indien oder Rumänien, wo man den Arbeitern weniger zahlt, wo sie weniger gut oder gar nicht versichert sind und weniger gut oder gar nicht gegen Gefahren geschützt. Wie reagiert ein Betrieb, der in Deutschland produziert, auf diesen Kostendruck? Kann es sein, dass die Arbeitsbedingungen der sogenannten Dritten Welt längst Einzug gehalten haben in unsere schöne neue Arbeitswelt? Ich will es wissen und gebe vor, 51 Jahre alt zu sein statt 65 und habe mir die Identität eines Freundes entliehen. Falsche Haare und ein schwarzer Oberlippenbart verjüngen mich. So schwinge ich mich im Rennfahrerdress und mit windschlüpfrigem Helm auf mein schnittiges rotes Rennrad mit eindrucksvollem Triathlonlenker und fahre so direkt vor die Verwaltung der Großbäckerei. Mein Name ist Frank Kimmerle. Ich soll hier eingestellt werden, stelle ich mich selbstbewusst der Dame am Empfang vor. Sie mustert mich verwundert, drückt mir ein Formular in die Hand und wimmelt mich mit den Worten ab. Dann füllen Sie das hier erstmal aus und legen Ihre Zeugnisse vor. Die Kernpunkte aggressiver Gesprächsführung kommen mir in den Sinn, die ich im Callcenter bei meiner letzten Recherche gelernt habe. Ich fand es widerwärtig, diese Methode am Telefon anzuwenden, aber jetzt kommt sie mir zugute. Den anderen nicht zu Wort kommen lassen, Gegenenergie aufbauen, Unvermeidlichkeit suggerieren, positive Bilder erzeugen, auf den Abschluss drängen, höre ich meinen Ausbilder von damals, als stünde er hinter mir. Also gebe ich nochmal Gas. Ich hatte erfahren, dass bei Weinsheimer Arbeiter ohne Entlohnung 1 bis 2 Wochen probeweise arbeiten müssen. Ich kann die ersten Tage ja umsonst hier arbeiten, damit Sie sich ein Bild machen können. Und Sie gehen keinerlei Risiko ein. Und wirklich, meine Dreistigkeit siegt. Ich bin drin. Für 7,66 Euro Stundenlohn brutto nach der unbezahlten Probezeit. Das liegt sogar noch unter der Bezahlung im Callcenter. Dafür hat man immerhin Arbeit, hier in dieser Region, wo die Arbeitslosenquote hoch ist und die Jobs rar sind. Netto bleiben den Arbeitern von den 7,66 Euro allerdings weniger als 6 Euro. Der Verdienst fast jedes vierten Vollzeitbeschäftigten in Deutschland liegt inzwischen unter der offiziellen Niedriglohnschwelle von weniger als 9,61 Euro im Westen bzw. weniger als 6,81 Euro im Osten. Damit hat Deutschland einen höheren Anteil an Niedriglöhnern unter den Beschäftigten als Großbritannien und nur noch einen wenig geringeren als die USA. Am ersten Morgen begrüßt mich die Chefin selbst mit Handschlag, dafür ohne Vertrag. Den gibt es weder heute noch später. Die Chefin überreicht mir eine weiße Arbeitshose und ein T-Shirt mit kurzen Ärmeln. Ich frage, ob man darin jetzt im Winter nicht friere. Wenn es Ihnen zu kalt ist, müssen Sie eben schneller arbeiten. Dann überlässt sie mich meinem Schicksal und meiner Schichtführerin. Ich werde zu 2 Kollegen und einer Kollegin ans Endband gestellt. Soweit die offizielle Einweisung in den Arbeitsalltag bei der Firma Gebrüder Weinsheimer Brot GmbH und Co. KG. Derzeitiger Inhaber Bernd Westerhorstmann. Die Brotfabrik Weinsheimer produziert in Wahrheit Brötchen, was auch nicht schlecht sein muss. Nur hat es mit dem Werbespruch, hier werde seit 1897 original Hunsrücker Brot gebacken, nicht viel zu tun. Was hier gebacken wird, sind Aufbackbrötchen in Tüten. Die Abteilungen der Fabrik sind denn auch überschaubar. Teig mischen und anrühren, Öfen beschicken und Brötchen backen, Öfen leeren und Brötchen verpacken. Aber das kriege ich erst im Laufe der nächsten Tage mit. Verletzungen und Chaos. Allmählich registriere ich befinde mich am Ende der Verpackungsstraße. Die Brötchen sind in eine luftdichte Folie eingeschweißt, die mit Kohlendioxid aufgebläht wurde. Die Prallentüten strömen unentwegt mit immer gleicher Fließgeschwindigkeit der Mündung des Bandes entgegen. 2 Arbeiter verstauen die Packungen am Bandende in Kartons, knallen einen Deckel drauf und stapeln sie dann auf Paletten. Jetzt erhalte ich zum ersten Mal eine handfeste Instruktion. Der Kollege neben mir erklärt, ohne dabei aufzublicken und die Mechanik seiner Handbewegungen zu unterbrechen, was wir tun müssen. Haltbarkeitsdatumstempel kontrollieren, fehlerhafte Brötchen aussortieren, schlaffe Packungen vom Band herunternehmen und aufreißen. Die sind nicht prall genug mit Kohlendioxid gefüllt. Naja, denke ich, nichts Ungewöhnliches. Fließbandarbeit halt. Und ich packe zu, schaue hin, reiße auf oder nicht, werfe in die Kartons und so weiter und so fort. Nach 15 Minuten etwa merke ich allerdings, diese Arbeit ist nicht fehlerfrei zu erledigen. Es geht alles viel zu schnell. Aber vielleicht, so hoffe ich, kann ich mein Tempo ja steigern. Ich stehe ungefähr eine Stunde am Band, da geht plötzlich ein Geschrei los. Eine Sirene heult auf und meine beiden Kollegen rennen fluchend in die Nebenhalle. Die Schichtführerin brüllt mich unvermittelt an, ich soll hinterher. Schnell, schnell, helfen, helfen, ruft sie ganz verzweifelt und schubst mich. Bleche vom Band runter, Tempo, Tempo. Nebenan steht der glühende Backofen, aus dem die Bleche sich auf das Band schieben. Unsere Aufgabe ist es, die heißen Bleche mit den herunterpurzelnden Brötchen wieder vom Band zu nehmen und in fahrbare Gestelle zu schieben. Jedes Blech misst 80 mal 60 Zentimeter und ist mit 42 Brötchen beladen. Ein Kollege wirft mir ein paar zerfetzte Handschuhe zu und ich verbrenne mir als erstes die rechte Hand. Beim Hochstemmen der Bleche über dem Kopf zischt es auf der Haut meines rechten Arms und am Kinn und es bilden sich dicke Brandblasen. Alle meine Kollegen, so erfahre ich später, haben sich diese Brandverletzungen zugezogen. Jetzt springt auch noch die stählerne Kette des Bandes ab und nun ist richtig die Hölle los. Brötchenbleche schießen weiter aus dem heißen Ofen auf uns zu und etliche fallen krachend auf den Boden. Die Kollegen brüllen sich an, zwei greifen mit den Händen ins laufende Band, um die Kette wieder in die Halterung zu bekommen. Dabei kam es schon zu schlimmen Verletzungen. Das erfahre ich allerdings erst nach zwei Wochen, nachdem ich selbst schon mehrfach in das laufende Band greifen musste. Endlich scheint alles wieder im Lot. Die Produktion läuft weiter, das Chaos lichtet sich, und ich kehre zurück in meine Halle. Ich habe keine Zeit, meine Verbrennungen unter kaltem Wasser zu kühlen und die Schmerzen zu lindern. Ich befürchte schon, fortan wie ein Rind gebrandmarkt zu sein, aber zum Glück verheilen und verblassen die Verbrennungswunden nach einigen Wochen wieder. Verletzungen gehören bei Weinsheimer zum Arbeitsalltag. Wir sind hier so etwas wie die Gemeinschaft der gebrannten Kinder, mit Wunden an den Armen oder auch am Oberkörper. Erst nach einer Woche erfahre ich von einem Notausknopf, der seitlich des Bandes angebracht ist. Aber den dürfen wir nur im alleräußersten Notfall betätigen, das wissen die Kollegen. Dann wird er gedrückt, bleiben die Brötchen zu lange im Ofen, werden zu dunkel und sind nicht mehr zu verwenden. Mit großem Nachdruck warnt mich ein Kollege, ein gelernter Bäcker, unbedingt die Finger von diesem Knopf zu lassen. Darauf achtet auch der Eigentümer und Geschäftsführer der Firma, der sich zum Unglück seiner Beschäftigten selbst zum Unfallbeauftragten ernannt hat. In den Wochen, in denen ich in der Brötchenfabrik arbeite, erlebe ich die Pannen und Blockaden wie ein ständig wiederkehrendes Naturereignis. Bleche müssen vom Band, Brötchen fliegen durch die Luft und liegen auf dem Boden, wo wir sie aufsammeln müssen, damit sie später entsorgt werden. Die Bleche verziehen sich nämlich mit der Zeit in der Hitze des Ofens und wenn sie sich verzogen haben, blockieren sie das Band. Es kommt zu einem Stau, auch weil die Anlage mehr als marode ist. Ein Betriebsschlosser hat mich aufgeklärt. Die holen hier das Letzte aus Mensch und Maschine raus und sparen an allem. Lidl bestimmt die Lieferquote. Für jede nicht gelieferte Palette zahlt Weinsheimer eine Konventionalstrafe von 150 Euro. Zuletzt waren es mal über 15.000 Euro. Ein Backblech kostet 70 Euro und so frage ich einmal einen Schichtleiter, ob man denn nicht neue kaufen könne, um die dauernden Staus zu vermeiden. Ihr seid billiger als neue Bleche, ist seine Antwort. Entsprechend hoch ist die Unfallquote, wie mir der frühere Betriebsschlosser berichtete. Wenn man wirklich darauf bestehen würde, zu sagen, das darf so nicht gemacht werden, wir müssen die Sicherheit einhalten, es ist so gefährlich für die Leute, da heißt, dann müssen Sie aufpassen oder Sie können auf dem Arbeitsamt weiterhin arbeiten gehen. Man kriegt also ganz klar gesagt, entweder du machst das so oder du kannst gehen. Der große Schrank, wo der Teich zurechtgeknetet wird und vorportioniert wird, da funktioniert kein Einschusssicherheitsschalter mehr. Sie können also im laufenden Betrieb die Klappe aufmachen, können in die Kette zücht, überall dran. Es funktioniert kein Schalter mehr. Unten drin hängt ein großer Draht, der die ganze Sicherheitsleiste überbrückt. Weil die Schalter sind kaputt, die Leitungen sind kaputt, das müsste alles ausgetauscht werden. Kostet Geld, kostet vor allen Dingen Zeit. In der Zeit kann nicht produziert werden, also wird einfach ein bisschen getrickst. Ausbeutungsterror durch Abhängigkeit. Ich frage mich, wer für das Billig-Billig-Billig-System von Lidl letztlich verantwortlich ist. Mit Billiglöhnen werden Billigbrötchen zu Billigpreisen und in Billigqualität an den Verbraucher gebracht. Warum kaufen die Kunden diese altbackenen Aufbackbrötchen, die obendrein nicht gut schmecken und nicht gerade gesundheitsförderlich sind? Ja, sie sind in der Tat billig, zumindest auf den ersten Blick. Pro Brötchen zahlt der Kunde 10,5 Cent. Aber er muss immer gleich 10 Stück kaufen. Er muss sie außerdem selbst aufbacken, was Zeit und Strom kostet. Mittlerweile stammen 2 von 3 Broten aus der Supermarkttheke, die natürlich schon allein wegen der Anfahrtswege länger liegen und mit allerlei fragwürdigen Methoden haltbar gemacht werden. Liegt es an der Unbedarftheit und am fehlenden Verbraucherbewusstsein der Kunden? Oder hat es mit deren dürftigen Einkommen zu tun? Sicherlich treibt die Geiz-ist-geil-Mentalität auch viele Besserverdienende zum Billigangebot der Discounter. Und auch sie nehmen die zum Teil mangelhafte Qualität der Produkte hin. Sicher ist es verständlich, dass ein Hartz-IV-Empfänger solche Billigbrötchen kauft. Es wäre aber ähnlich günstig, zu ganz gewöhnlichem Brot vom Bäcker um die Ecke zu greifen, der noch selbst backt. Und sicher schmackhafter. Denn unsere sogenannten Ciabatta-Brötchen verdienen ihren Namen nicht. Die Verpackung suggeriert, dass sie aus Italien kommen. Ital d'oro steht darauf. Echter italienischer Ciabatta-Teig müsste mindestens 8 Stunden vorgären, um die typisch lockere Struktur und den unnachahmlichen Geschmack zu entwickeln. Die Weinsheimer-Brötchen gären nur etwas mehr als 1 Stunde vor. Werden sie nach einigen Wochen Lagerung aufgebacken, sind sie hart und knochentrocken. Tatsächlich sind sich alle Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, darüber einig, dass sich Betriebsklima und Arbeitsbedingungen drastisch verschlechtert haben, seit Weinsheimer ausschließlich für Lidl produziert. Die Fabrik ist diesem einen Großabnehmer auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und der Eigentümer gibt den Druck knallhart an die Beschäftigten weiter. Wenn Lidl mehr bestellt, kommt es vor, dass wir 2 oder 3 Wochen ohne einen freien Tag durcharbeiten müssen. Im Extremfall haben Kollegen 420 Stunden im Monat bis zum Umfallen geschuftet. Umgekehrt, wenn bei Lidl Flaute ist, dürfen wir zu Hause bleiben, ohne Geld, und müssen sehen, wie wir über die Runden kommen. Die Firmenleitung von Weinsheimer zahlt in solchen Fällen nichts. Keinen Ausfall, keine Wartezeit, keine Rufbereitschaft, rein gar nichts. Auch gesetzliche Feiertage, selbst Weihnachten, Neujahr, Ostern oder der 1. Mai, wurden bei der Gehaltsabrechnung immer wieder unterschlagen. Meist wird der karge Lohn zu spät überwiesen. Die übliche Begründung, Lidl sei daran schuld, weil sie die Firma zu spät bezahlt habe. Letztes Jahr, erzählt mir ein Kollege, hatten wir unser Geld für November erst am 19.12. auf dem Konto. Meistens werden einige Tage gar nicht bezahlt. Nämlich dann, wenn die Anlage wegen Pannen oder Reparaturen stillsteht. Dann kommt es vor, dass Kollegen 30 oder 50 Kilometer von weit her angefahren sind und vor dem verschlossenen Fabriktor stehen. Daniel Teves, ein ehemaliger Produktionsleiter, hat mir Folgendes berichtet. Ich war 7 Jahre da und zu Ende meiner Zeit ging es dann los, Personalabbau, keine Überstunden mehr bezahlen, die Leistung hochfahren. Ich war zuständig auch für die Personalplanung und ich musste halt den Kopf hinhalten, wenn die Leute ihre Überstunden nicht bezahlt bekommen haben. Und wenn dann da jemand vor dir sitzt, der jeden Tag 10 Stunden arbeitet, also 60 Stunden die Woche, ja, und dann vielleicht an seinem Wochenende noch angerufen wird und nochmal 10 Stunden arbeiten muss. Und dann da sitzt Mensch am Monatsende hier, bitte, wie soll ich meine Miete bezahlen? Das war von dann nichts mehr für mich. Der Schimmel blüht. Die Leidtragenden, der Markt macht großer Discounter, 5 von ihnen setzen in Europa über 70% der Lebensmittel um, sind nicht nur die Lieferanten und die Beschäftigten, sondern ebenso die Verbraucher. Denn in der Stromberger Brotfabrik blüht permanent der Schimmel. Und zwar das keineswegs durch ungenaues oder unsauberes Arbeiten, wie der Inhaber behauptet. An schwer zugänglichen Stellen der Anlage rieselt er an verrotteten Eisenteilen herunter oder entwickelt sich im Gärschrank. Davon konnte ich mich selbst überzeugen und kann es durch Fotos belegen. Thorsten Scholz ist Mechatroniker. Ihn graust es, als er mir bei sich zu Hause von seiner Zeit bei Weinsheimer erzählt. Der Gärschrank, wo die Rohteiglinge durchlaufen, der war voll mit Schimmel. Ja, ist klar, der wird ja eine gewisse Temperatur erzeugt, eine gewisse Wasserdampf erzeugt, wo die Brötchen aufgehen sollen. Ja, aber da geht natürlich auch der Schimmel, der nährt sich anscheinend davon. Das ist eklig, richtig eklig. Ich habe da, nachdem ich das dann da drin mal gearbeitet habe, dann das doch gelassen, die Brötchen zu essen. Die Arbeiter trifft keine Schuld. Sie sind im ständigen Einsatz und malochen durch die immer wiederkehrenden Pannen auf Trab gehalten bis zur Erschöpfung. Unser Soll pro Schicht sind 40 Paletten. Durch die dauernden Blockaden und die damit verbundene Mehrarbeit ist das meist nicht zu schaffen. Auch von jungen, sehr kräftigen Kollegen bekomme ich zu hören, dass sie nach der Arbeit total ausgelaugt seien und sich kaum noch zu was aufraffen könnten. Auf der Strecke bleibt, für zusätzliches Personal ist anscheinend kein Geld da, die Sauberkeit. Der Verbraucher kriegt es ja nicht mit. Denn die ach so naturreinen Brötchen, die ohne Konservierungsstoffe, so die Eigenwerbung, hergestellt werden, enthalten Fungizide zur Abtötung von Schimmelpilzen mit einem Gewichtanteil von 0,5% in der Backmischung. Deshalb sind sie nicht deklarierungspflichtig, aber trotzdem da. Ich selbst werde mit einem älteren Kollegen eingeteilt, den Schwarzschimmel aus den Fugen einer gekachelten Wand zu entfernen. Es ist eine mühselige und vergebliche Arbeit, denn spätestens nach einer Woche bildet sich der Schimmel erneut. Warum wird die Wand nicht fugenlos isoliert? Dann könnte man sie weniger zeitaufwendig abspritzen oder dampfstrahlen, frage ich den Kollegen. Man sollte es dem Westerhorstmann mal vorschlagen. Das wäre ja schließlich auch für die Brötchen nicht schlecht und für die, die sie essen. Mein Kollege winkt müde ab. Da könnte man einiges an Verbesserungen und Arbeitserleichterungen vorbringen. Aber das ist hier nicht erwünscht. Ich habe es mal versucht und bekam zu hören, ich sei hier zum Arbeiten da. Das Denken soll ich gefälligst mal ihm überlassen. Das System Lidl, die pure Unterdrückung. Lidl zahlt pro 10er-Packung Aufbackbrötchen 49 Cent. Dafür muss Weinsheimer frei Haus liefern und verkauft sie im Laden für 1,05 Euro. Sieht man vom Lidl-Eigentümer ab, sind alle Beteiligten Leidtragende. Ich rechne sogar den Werksleiter dazu, der die Kollegen zu scheuchen hat, aber selbst überfordert ist und weiß, dass er wie sein geschasster Vorgänger jederzeit gefeuert werden kann, wenn ein billigerer und noch willigerer Erfüllungsgehilfe gefunden ist. Und der Firmeninhaber von Lidls Gnaden, die wenigen Male, die ich ihn durch seinen Betrieb stolzieren sah, dabei grüßt er niemanden, teilt nur Kommandos aus oder bedeutet einem durch Fingerzeig, dass die Schnauzbartbinde verrutscht sei, die man aus Hygienegründen tragen muss, absolut lächerlich angesichts der Schimmelkulturen, erschien er mir in seiner 2-Meter-Massigkeit wie in sich selbst gefangen. So unnahbar Inhaber Bernd Westerhorstmann seine Werkshallen durchschreitet, so entschieden und engagiert widmet er sich virtuell und aus der Ferne dem Geschehen in seiner Produktionsstätte. Denn auch das Überwachungs- und Bespitzelungssystem Lidl hat Einzug gehalten in seine Backstraßen. Ursprünglich zur Kontrolle der technischen Abläufe gedacht, hat er seine Hallen mit Kameras bestückt, um von überall auf der Welt via Internet und mit persönlichem Passwort seine Mitarbeiter überwachen zu können. So stellt er sogar des Nachts seine Allgegenwärtigkeit unter Beweis. Einmal hat er von seinem Schlafzimmer aus einer Schichtführerin, die gewerkschaftlich aktiv war, eine Abmahnung erteilt. Denn er hatte auf seinem Bildschirm registriert, dass sie statt einer weißen eine graue Arbeitshose trug. Was treibt einen Menschen dazu, eine Firma so zu führen? Ist es wirklich nur der Druck, der von Lidl kommt? Welchen Teil der Schuld trägt er selbst? Einige Arbeiter in der Fabrik glauben, dass er einzig daran interessiert sei, in der Zeit bis zu seinem Ruhestand das Maximum aus dem Betrieb herauszupressen und sich deswegen weder um neue Maschinen noch um neue Bleche kümmere. Der Mensch ist nichts. Wenn Lidl Druck macht, werden Erholungszeiten nicht eingehalten und Arbeitsschutzbestimmungen außer Kraft gesetzt. Dann kommt es vor, dass jemand um 6 Uhr von der Nachtschicht kommt, 40 Kilometer nach Hause fährt und zur Spätschicht um 14 Uhr wieder antreten muss. Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene mindestens 11,5-stündige Erholungszeit gilt hier nicht. Vom Gesundheitsschutz ganz zu schweigen. Auch hier ist Weinsheimer ein Beispiel für einen allgemeinen Trend, in diesem Falle für die Art und Weise, wie der bundesweite Krankenstand in den letzten Jahren immer weiter gedrückt wird. In dieser Firma halten zum Beispiel ausländische Kollegen, und das ist die Mehrheit der Beschäftigten, im Krankheitsfall häufig keine Lohnfortzahlung. Also arbeiten sie auch krank weiter. Wie der Betrieb mit der Gesundheit seiner Mitarbeiter umgeht, erlebe ich am eigenen Leib. Beim Tütenaufschlitzen bin ich wegen des Kohlendioxiddunstes in kürzester Zeit wie benommen und klatschnass geschwitzt. Plötzlich werde ich abkommandiert und soll im durchgeschwitzten dünnen Hemd nach draußen. Dort müssen Plastikkörbe mit Abfallbrötchen in einen Container gekippt werden. 2 Stunden werde ich für die Schlepperei brauchen, wird mir gesagt. Das würde mir nichts ausmachen. Schließlich habe ich neben Langlauf auch Krafttraining gemacht, um in der Brötchenfabrik zu bestehen. Aber ich befürchte, mir eine Lungenentzündung zu holen, denn draußen hat es gefroren und die Luft ist klirrend kalt. Also gehe ich in das Büro und bitte die Frau des Firmeninhabers, mir wenigstens einen Kittel zur Verfügung zu stellen. Das hätte ich besser nicht getan. Denn anstatt um meine Gesundheit und die Erhaltung meiner Arbeitskraft besorgt zu sein, beruft sie sich auf die strenge Einhaltung der Lidl'schen Hygienevorschriften. Ich könnte Ihnen jetzt sofort eine Abmahnung erteilen, ignoriert sie meine Bitte. Sie haben sich an die Vorschriften zu halten und dürfen in Ihrer sterilen Kleidung die Halle gar nicht verlassen. Aber man hat mich doch ausdrücklich rausgeschickt. Sie haben sich an die Vorschriften zu halten, unterbricht sie mich streng und schaut ungerührt zu, wie ich mich in eisiger Kälte mit ihren mistigen Brötchen abschleppe. Üblicherweise nimmt der TÜV die Maschinen ab, wie zum Beispiel die elektrische Ameise, den Gabelstapler. Der letzte Stempel auf diesem Gerät ist aber schon jahrelang abgelaufen. Nun gut, man muss den TÜV holen, der kommt nicht von selbst. Aber könnte der nicht auch mal die Gewerbeaufsicht informieren, damit die sich den Betrieb mal näher anschauen? Die Kohlendioxidanlage zum Beispiel stößt giftige Dämpfe aus. Kohlendioxid ist ab einer bestimmten Konzentration in der Luft tödlich. Oder die Backöfen, 5 Meter lang, 3 Meter hoch, 3,5 Meter breit. Das sind keine Spielzeuge, die sind gefährlich. Die müssen gewartet und überprüft werden. Der eine bei Weinsheimer ist über 40 Jahre alt und noch mit krebserregender Glaswolle gedämmt. Doch Weinsheimer hat schon vieles überstanden. Auch die in einem Lebensmittelbetrieb vorgeschriebenen Kontrollen. Niemals habe es ernsthafte Beanstandungen gegeben. Das ist fast unerklärlich. Aber nachdem mein Bericht im Zeitmagazin erschienen und in der ARD der Film über Weinsheimer gelaufen war, reagierte immerhin die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. Man habe 2 Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen möglicher Hygieneverstöße und wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Folgen und immer noch kein Ende. Das Ermittlungsverfahren wegen der fragwürdigen Hygiene bei Weinsheimer ist mittlerweile eingestellt worden. Man habe keine hinreichenden Verdachtsmomente gefunden. Nur allzu verständlich, nachdem nach meiner Veröffentlichung eine mehrtägige Reinigungsaktion stattgefunden hatte. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung laufen zwar noch, aber es steht zu vermuten, dass sie dasselbe Schicksal erleiden. Weil sich alles zum Besseren gewendet hat? So schien es auf den ersten Blick. Oder besser auf den zweiten. Denn auf die Veröffentlichung in der Zeit antwortet Westerhorstmann zunächst nur mit Empörung, Dementis, Lügen und einer Klagedrohung. Mit all dem, was ein ertappter, allmächtiger Firmenchef so an großsprecherischen Reaktionen parat hat. Ich stelle mich vor das Werkstor, als die Zeit erscheint und verteile die ersten Exemplare an meine Kollegen, denn ich habe das Gefühl, ich könne sie nicht einfach im Stich lassen. Ich werde schließlich vom Werksgelände verwiesen. Aber natürlich half das Westerhorstmann nicht. Es dauerte 2 Wochen, dann entschuldigte sich der Firmeninhaber und Geschäftsführer unter dem Druck der Öffentlichkeit für die Fehler der Vergangenheit, ohne im Einzelnen anzugeben, für welche. Und es blieb nicht bei bloßen Worten. Ein Betriebsrat wurde gewählt, der das Vertrauen der Kollegen hatte. Und die Löhne wurden erhöht, um 24%, rückwirkend zum 1. Mai. Das hatte sogar Stil. Bekanntlich ist das der internationale Feier- und Kampftag der Arbeiterbewegung. Alles schien ins Lot zu kommen. Es hatte ja auch zahllose Presseberichte gegeben, Diskussionen über Diskussionen. Ich war in den einschlägigen Talkshows diverser Fernsehanstalten zu Gast. Da war wirklich Empörung zu spüren. Vielleicht waren auch Kunden von Lidl darunter. Gewerkschafter haben protestiert, Leserbriefe geschrieben, sich eingemischt. Menschen, denen Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen etwas bedeuten. Und auch Verbraucher, denen sich der Magen umdrehte angesichts solch widerwärtiger Zustände in einer Industriebäckerei. Auch Lidl konnte sich dem Druck nicht mehr entziehen und musste seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Gehrig in die öffentliche Auseinandersetzung schicken. Der ging zwar auf meinen Vorschlag nicht ein, doch wenigstens einmal gemeinsam mit mir bei Weinsheimer eine Schicht zu arbeiten. Gehrig stritt die üblen Zustände bei seinem Lieferanten rundherum ab und leugnete auch seine eigene Verantwortung. Und er mochte mir in der Talkshow von Johannes Bekerner nicht einmal die Hand geben, wörtlich: "Einem Herrn Dings da gebe ich doch nicht die Hand." Aber darüber konnte ich nur lachen. Gehrig hatte sich mit Ignoranz und Überheblichkeit ins Abseits manövriert. Entscheidend war, es geschah etwas. Die Kolleginnen und Kollegen konnten aufatmen. Die Bude machte wieder zu. Die inflationäre Androhung von Westerhorstmann, wenn es Kritik und Forderungen gab, noch versandete die öffentliche Aufregung über so viel Frühkapitalismus, Ekelbrötchen und Unrecht mitten im hochzivilisierten und demokratisch blank gewienerten Deutschland. Obwohl die Stellungnahmen manchmal auch etwas Heuchlerisches hatten, nach dem Motto: "Das da in Stromberg, das mit Weinsheimer, muss eine Ausnahme sein. Das sollte doch besser schnell beendet werden. Sowas ist schlecht fürs Image und schlecht fürs eigene Wohlbefinden." Ich glaube, deshalb haben manche Verantwortliche den Konflikt schnell entschärfen wollen. Besonders bei Lidl. Denn es hat Gespräche mit Westerhorstmann gegeben und der Discounter drängte auf Verbesserungen. Vorzeigbare Verbesserungen. Nicht, dass ich Vertrauen zum Geschäftsgebaren des Einzelhandelsmultis hätte. Denn dort wird ja regelmäßig nach jeder Enthüllung, zum Beispiel im Lidl-Schwarzbuch von Verdi, Besserung gelobt. Die Überwachungskameras werden dann abmontiert und später bessere wieder neu installiert. Zusätzlich werden noch die Krankenakten der Mitarbeiter ausgespäht. Bei Weinsheimer war es nicht anders. Die Überwachungskameras wurden tatsächlich erstmal abmontiert. Heute sind sie wieder da und filmen weiter, kontrollieren jeden Handgriff der Beschäftigten und verletzen deren Persönlichkeitsrechte. Die Lohnerhöhungen hat Westerhorstmann allerdings nicht zurückgenommen. Auch Überstunden- und Feiertagsarbeit wird weiterhin, jedenfalls bis zu diesen Tagen, an denen ich an diesem Buch schreibe, bezahlt. Selbst die Arbeitszeitbestimmungen werden eingehalten. Weinsheimer ist jetzt Mitglied im Arbeitgeberverband, ist also verpflichtet, die Tarifvereinbarungen mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, zu respektieren. Er hat die Löhne im Mai 2008 sogar, ein geschickter Schachzug, 20 Cent über den Tarif angehoben. Dafür zahlt er die von der NGG erstrittenen Lohnerhöhungen erstmal nicht. So scheint es, als hätte der Lohnkampf der Gewerkschaft für die Beschäftigten bei Weinsheimer keinen Nutzen. Die entscheidende Maßnahme von Westerhorstmann aber war, das Selbstbewusstsein der Belegschaft zu brechen. Als erstes lud der nimmermüde Ausbeuter von Stromberg alle Beschäftigten, die während des Konfliktes Gewerkschaftsmitglieder geworden waren, immerhin die Hälfte der Belegschaft, persönlich und einzeln vor. Er hielt jedem von ihnen eine Versicherungspolice vor die Nase, eine Rechtsschutzversicherung. Die sei doch viel weitgehender als der Rechtsschutz bei der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft sei doch nur an Problemen am Arbeitsplatz interessiert. Und die gäbe es ja jetzt nicht mehr. Er, Westerhorstmann, würde die Prämien der Rechtsschutzversicherung für jeden einzelnen Beschäftigten übernehmen. Dafür könne er dann doch wohl verlangen, dass er aus der Gewerkschaft austrete. Und dann legte er den Mitarbeitern einen Vordruck hin, den sie unterschreiben sollten, ihren Austritt aus der Gewerkschaft. Westerhorstmann machte deutlich, wenn du nicht unterschreibst, bekommst du keine kostenlose Rechtsschutzversicherung, dafür aber einen ganzen Haufen Probleme. Kapiert? 10 Kollegen kapierten, schlossen die Rechtsschutzversicherung ab und traten aus der Gewerkschaft aus. Die Hälfte von ihnen ist allerdings heimlich wieder eingetreten. Der Betriebsrat blieb auf sich gestellt, rannte sich den Kopf ein beim Chef, bekam keine Fortbildungen genehmigt. Das Aufatmen, das durch den Betrieb gegangen war, drohte einer neuen Bedrückung zu weichen. Es kam sogar zu tätlichen Übergriffen auf 2 unbeugsame, gewerkschaftlich aktive Kollegen, als eines Nachts der Chef mit seiner Frau und seinem Produktionsleiter erschien und die Kollegen, die gerade mal wieder einen Bandstau behoben und die ungenießbaren Brötchen entsorgt hatten, wütend und provozierend anbrüllte. Der Produktionsleiter ließ sich sogar dazu hinreißen, einer Kollegin mit dem Finger ins Gesicht zu stoßen. Es war unerträglich, entwürdigend, hat mir diese Kollegin später erzählt. Eins hat Westerhorstmann den Kollegen dennoch nicht nehmen können: die Erfahrung, dass etwas zum Besseren gewendet werden kann. Diese Erfahrung bleibt vielen. Und sicher wird diese Erfahrung zu anderer Zeit oder an anderer Stelle erneut Früchte tragen. Unter Null. Die Würde der Straße. Heiligabend, kurz nach 17 Uhr. Die Kölner Innenstadt ist wie ausgestorben. Hier und da läuten Kirchenglocken. Der 24. Dezember sei der gefühlt wichtigste Tag des Jahres, hat der Juniorchef eines großen Kölner Verlagshauses in seiner Zeitung verkündet. Aber mir ist alles andere als weihnachtlich zumute. Der Pförtner in Kölns ältestem und größtem Nachtasyl, dem Johanneshaus in der Annostraße, wirft mir einen misstrauischen Blick zu. Vielleicht habe ich es auch übertrieben mit meiner Kleidung. Die zerschlissene 10 Jahre alte Hose habe ich zusätzlich mit Löchern versehen und eine Jacke aus einer Kleidersammlung an einigen Stellen zerfetzt. Die klobigen, verschmutzten Schuhe sind Arbeitsschuhe aus meiner Zeit als türkischer Arbeiter Ali bei Thyssen in den 80er Jahren. Die Hornbrille aus meiner Jugendzeit hilft mir bei der Verfremdung. Ich trug sie als 22-Jähriger, als ich ein halbes Jahr auf Tramptour die Nachtasyle Skandinaviens besuchte und meine erste Reportage über Deutschlands größtes Obdachlosenasyl, das Hamburger Pik Ass, veröffentlichte. Ich trage eine alte Reisetasche mit zusammengerollter Isomatte und einen Rucksack bei mir. Mein Ausweis ist von einem Freund entliehen. Ich lernte ihn kennen, als ich hörte, es gebe einen Doppelgänger, der ständig mit mir verwechselt werde. Er tat mir den Gefallen, sich beim Einwohnermeldeamt wohnungslos zu melden. Dort bekam er einen Aufkleber in den Pass, ohne festen Wohnsitz. Ohne diesen Aufkleber darf man nicht in Notunterkünften übernachten. Auch der Notfall hat seine Regeln. Die Bürokratie, das werde ich in nächster Zeit oft zu spüren bekommen, macht einem das Leben auch dann noch schwer, wenn man ganz unten angekommen ist. Wieder bin ich unterwegs. Doch diese Reise im Winter führt mich nicht in die Arbeitswelt, sondern in die Welt derer, die schon längst keinen Job und keine Wohnung mehr haben. Ich lerne Menschen kennen, die auf der Straße leben, manchmal in Nachtasylen unterkommen, die vom Betteln leben oder von dem einen oder anderen Gutschein eines Sozialamtes, vielfach verachtete Menschen. Menschen, die auch Angst machen. Denn sie scheinen uns zu zeigen, was geschieht, wenn alle sozialen und familiären Netze reißen. In den Zeiten der Krise wächst die Angst vor dem sozialen Absturz. Deshalb will ich mich bei denen umsehen, die anscheinend nichts mehr zu verlieren haben. Mindestens 30.000 Menschen in Deutschland haben kein Dach über dem Kopf. Sie leben und übernachten auf der Straße. Manchmal kreuzen sie in einer Notschlafstelle auf, dem, was wir üblicherweise als Obdachlosenunterkunft bezeichnen. Diese Menschen tauchen in keiner Statistik auf. Sie gehören auch nicht zu den Wohnungslosen in Deutschland, die in städtische Notunterkünfte eingewiesen wurden. Ihre Zahl liegt laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe bei etwa 350.000 und es werden immer mehr, seit die Arbeitslosigkeit zunimmt. Die Menschen, die wir gemeinhin als Obdachlose, Trebegänger, Berber oder mit menschenverachtendem Dünkel als Penner bezeichnen, heißen in der Amtssprache nicht Sesshafte. Sie sind die Nichtgröße der datenverliebten Bürokratie, die Gespenster des Elends, die Verdammten der Nacht, die aus allen Netzen herausgefallenen. Um ihren Alltag kennenzulernen, quartiere ich mich über Monate in obdachlosen Unterkünften ein, in Köln, Hannover und anderswo. Im Johanneshaus ist ein etwa 20-Jähriger vor mir dran. Er kann sich kaum artikulieren, steht offenbar unter Drogen und lässt sich vom Mann an der Pforte widerstandslos hinauskomplimentieren. Raus mit dir, geh mit Gott, aber geh. Mir gewährt er Einlass, Anmeldung im ersten Stock. Ich bin nicht der Einzige, der an diesem Feiertag hier unterkommen will. Auf dem schmalen Gang sitzen oder stehen noch 6 andere traurige Gestalten. Alle tragen ihr Hab und Gut in Rucksack, Tasche oder Seesack bei sich und lassen es nicht aus den Augen. In der Annostraße, das hatte mir ein Obdachloser erzählt, müsse man alles festnageln, sonst werde es geklaut. Ein etwa 50-Jähriger, dessen relativ adrette Kleidung auf den ersten Blick nicht auf Obdachlosigkeit schließen lässt, kommt kopfschüttelnd aus dem Aufnahmebüro und schimpft: Jetzt soll ich nach Hamburg zurück, weil ich da wohnungslos gemeldet bin. Aber ich habe nicht mal Geld für die U-Bahn. Ist denen egal, sie meinen, länger als 3 Tage dürften sie mich als Ortsfremden hier nicht aufnehmen. Was hat dich denn nach Köln verschlagen, frage ich. Meine Tochter hat mich eingeladen, bei ihr Weihnachten zu feiern. Aber ihr neuer Partner, der ihr die Wohnung finanziert, will keinen Penner in seinem Haus. So bin ich hier gelandet. Er erzählt noch, dass er technischer Zeichner gewesen und sein Arbeitsplatz nach 25 Jahren wegrationalisiert worden sei. Dann das Übliche, 3 Jahre Arbeitslosengeld, dann Hartz IV. Ich konnte die Miete nicht mehr bezahlen, Zwangsräumung. Über 100 Bewerbungen, aber in meinem Alter und ohne feste Adresse, chancenlos. Und jetzt? Ich habe einen Schlafsack dabei und könnte Platte machen, das heißt im Freien übernachten. Aber da habe ich mir schon mal eine Lungenentzündung geholt. Also werde ich wohl ohne Fahrschein nach Hamburg fahren. Sollen Sie mich ruhig erwischen, da komme ich als Wiederholungstäter über den Winter für ein paar Monate in den Knast. Ich habe Glück bei der Aufnahmeprozedur. Ich will erst mal nur für eine Nacht aufgenommen werden. Der Angestellte schüttelt zuerst den Kopf. Sie können nicht nur für eine Nacht hier bleiben. Das geht nur bei Ortsfremden. Das verstehe ich nicht. Aber wenn er mich länger hier haben will, nun gut, dann bleibe ich halt über die Weihnachtstage und feiere auch noch Neujahr hier. Das ist dem etwa 50-Jährigen gutmütig dreinschauenden Sozialarbeit aber wieder zu viel. Und er entscheidet, ich drücke mal ein Auge zu. Das dürfte ich an und für sich nicht. Wer hier nur eine Nacht schläft, gilt als Tourist. So sind die Regeln. Die Regeln sind allerdings von Stadt zu Stadt verschieden und nicht leicht zu durchschauen. Und auch in Köln sind sie nicht so, wie es mir der freundliche Angestellte erklärt hat. Offiziell gibt es keine Mindestaufenthaltsdauer. Allerdings ist der Aufenthalt begrenzt auf 5 Tage im Monat, davon 3 Tage am Stück. Will man häufiger die Nacht in einem Haus verbringen, muss man sich entweder fest in eine städtische Notunterkunft einweisen lassen, mit Vertrag und allem drum und dran, also die Stufenleiter zum Wohnungslosen hinaufklettern oder weiter nicht sesshaft bleiben und wechselnde Asyle aufsuchen oder auf der Straße übernachten. Während der Angestellte auf das Foto im Ausweis meines Doppelgängers starrt, fragt er unvermittelt: Kennen Sie einen Herrn Wallraff? Ich befürchte schon, enttarnt zu sein, bevor es überhaupt anfängt, und tue so, als wüsste ich nicht, wovon er spricht. Dann wiederholt er mit Nachdruck und schaut mich dabei durchdringend an: Kennen Sie den Wallraff? Nee, wer soll das sein? Antworte ich unschuldig. Zum Glück betritt in diesem Moment ein neuer Kandidat das Büro und lenkt den Sozialarbeiter ab. Dann wendet er sich wieder mir zu und stellt die wohl üblichen Fragen. Wieso sind Sie wohnungslos? Wo übernachtet in der letzten Zeit? Wovon leben Sie? Ich antworte offenbar zu seiner Zufriedenheit. Meine Frau hätte mich rausgeschmissen, geschlafen hätte ich draußen und gelebt hätte ich vom Betteln. Der Angestellte schließt die Registrierung ab. Ich bekomme einen Platz in einem Vierbettzimmer zugewiesen. Einst war das Johanneshaus mit seiner demütigenden Atmosphäre berüchtigt. Es hieß, man hole sich da die Krätze, Ungeziefer krieche durch die Räume. Auf den ersten Blick scheint es hier aber sauber zu sein und man hat mir sogar frische Bettwäsche gegeben. Vor Weihnachten ist immer Großreinemachen angesagt. Es bleibt die Trostlosigkeit des kahlen Raums mit seinen vier Betten. Die Luft ist verqualmt und überhitzt. Am ersten Weihnachtstag, ich bin auf der Suche nach einem Schlafplatz im Freien. Ich will Platte machen. Einige Geschäftseingänge der größten Kölner Einkaufsstraße, der Hohe Straße, in der tagsüber Zehntausende shoppen, sind bereits belegt. Im weiträumigen Eingang eines Schuhgeschäfts hat sich ein jüngeres Paar in seine Schlafsäcke vergraben. Ich steuere auf sie zu. Habt ihr was dagegen, wenn ich mich neben euch niederlasse? Frage ich. Es ist trocken hier und einigermaßen windstill. Lassen Sie dann hier in Ruhe? Kann man hier übernachten? Nee. Nee? Hier sind wir bei schon. Nee. Nee, hier ist nee. Nicht. Nee. Nee. Ja, mach hinten. Nein. Nein. Du mach da hinten Platz, Junge. Da hinten ist ein warmes Plätzchen, da sieht einen keiner. Guck mal, da um die Ecke. Ich guck noch mal. Ich komm. Nein. Ey, Junge, nee. Hier nicht. Nee. Mann, raus das nicht. Ja, hab... Ein Stückchen weiter, echt? Da ist auch ein Schuhgeschäft. Da kann man auch Platz ja. machen. Ja. Junge, aber nicht hier bei uns. Ja. Auch in anderen Schlafecken handle ich mir Platzverweise ein. Erst am Appellhofplatz, vis-à-vis des historischen Gerichtsgebäudes, direkt neben einem der Eingänge zum Westdeutschen Rundfunk WDR, der sich mit seinen hässlichen Neubauten krakenartig dieses Teils der Innenstadt bemächtigt hat, heißt man mich willkommen. Ein Grauhaariger mit weißem Vollbart hält mir eine Flasche zum Willkommenstrunk hin. Ich lehne dankend ab. Er knurrt irgendetwas und macht eine wegwerfende Handbewegung. Ein anderer Alter ergreift meine Hand und zieht mich zu sich runter. Die drei älteren Männer kommen aus Polen, der Jüngere ist Russe. Sie schlagen hier schon seit einigen Wochen ihr Lager auf, wie sie mir erzählen. Zu jeder Tag- und Nachtzeit halten sie die Stellung und erbetteln auch ihren Lebensunterhalt hier. Manchmal, das erlebe ich später, gesellt sich noch eine jüngere Frau zu ihnen, die meistens stark angetrunken ist. Auch heute haben sie wohl einiges an Alkohol konsumiert, wie zwei leere Wodka und mehrere Bierflaschen verraten, die an der Hauswand abgestellt sind, direkt unter dem Schild Notausstieg freihalten. Ob die brennenden Kerzen dem Weihnachtsfest geschuldet sind, das erfahre ich nicht. »Du Deutsch«, fragt jetzt der, der mich zu sich hinuntergezogen hat. »Nicht direkt«, antworte ich, »ich bin Internationalist.« Bei meiner Antwort leuchten seine Augen. Er umarmt mich und hält mir seinen Becher mit erbettelten Münzen hin. »Nimm, Bruder«, sagt er und bietet mir seinen Schlafplatz über einem Gitter an, wo warme Luft aus dem WDR-Keller nach oben strömt. Mir ist zum Heulen zumute, ich lehne dankend ab und breite meine Isomatte seitlich von ihm unter einem grellen Licht aus, dem einzigen noch freien Platz. Mir ist in der letzten Stunde eiskalt geworden und ich verkrieche mich in meinen Schlafsack. Als ich irgendwann das Schnarchen meiner Nachbarn vernehme, falle auch ich in einen unruhigen Schlaf. Im neuen Jahr verbringe ich meine zweite Nacht im Freien. Es ist der 6. Januar 2009. Die Stadt ist schneebedeckt, völlig unüblich für das Rheinland. Die Seen locken mit einer dicken Eisschicht zum Schlittschuhlaufen. Die kälteste Nacht dieses Winters bis zu minus 15 Grad ist angekündigt. Meldungen, es seien bereits Menschen auf der Straße erfroren, schockieren mich jetzt auf ganz andere Weise. Köln, so höre ich, will es anderen Städten gleich tun und Leute, die im Freien übernachten, einsammeln und in Wärmenotquartieren unterbringen. Draußen ist von dieser Samariteraktion nichts zu spüren. Gegen 23 Uhr zähle ich allein in Bahnhofs- und Domnähe über ein Dutzend Menschen, die sich unter Decken oder in Schlafsäcken der extremen Kälte aussetzen. Zu mir kommt in dieser Nacht jedenfalls niemand, der mich in eine Notunterkunft bringen will. Dabei schlage ich mein Schlafquartier an zentraler Stelle auf, vor dem Obdachlosencafé Gulliver hinter dem Hauptbahnhof ganz in Rheinnähe. Hier haben einige Berber schon seit Monaten Quartier bezogen. Sie kennen sich und leben hier wie eine Großfamilie. Marco G., Anfang 40, ist der Schweigsamste in der Runde. Er gibt nur preis, dass er aus Berlin komme und seit 2 Jahren alles hinter sich gelassen habe. Er wirkt in sich gekehrt, verfolgt aber wohl, was wir miteinander reden. Schließlich sind wir alle müde, ich ziehe mir den Schlafsack bis übers Kinn. Ich denke an Geschichten von Menschen, die gar nicht merken, wie der Frost sie holt. Sie wachen einfach nicht mehr auf. In meinen Schlafsack zieht die Kälte, als wäre er nur ein dünnes Leinentuch. Ein Leichentuch, denke ich, und zittere. Wie ich später erfahre, bietet mein Schlafsack nach Herstellerangaben nur bis 0 Grad ausreichend Schutz. Ich versuche bibbernd, mich wach zu halten und meine eisigen Zehen zu bewegen, schlage mit den Beinen gegeneinander und mit den Armen an meinen Körper, um irgendwie die nach mir greifende Kälte zu vertreiben. Gegen 3 Uhr falle ich dann doch in den Schlaf und werde erst morgens gegen 7 Uhr steif und zitternd wieder wach. Aber ich habe Glück gehabt. Von einem schweren Schnupfen abgesehen, habe ich die Nacht bei minus 15 Grad und trotz der in den Morgenstunden vom Rhein hochziehenden, feucht-eisigen Luft unbeschadet überstanden. Marco der Schweigsame, das erfahre ich 2 Wochen später, ist nach weiteren Kältenächten eines Morgens plötzlich tot zusammengebrochen. Wahrscheinlich vor Entkräftung. Da den Behörden keine Angehörigen bekannt sind, wird ein Begräbnis in einem anonymen Armengrab angeordnet. Aber offenbar haben sich die Behörden auch keine sonderliche Mühe gemacht, Marcos Angehörige ausfindig zu machen. Es wäre so einfach gewesen. Wie alle, die ihn vom Café Gulliver kannten, weiß ich, dass er aus Berlin stammt. Die Telefonauskunft im Internet führt 31 Einträge unter Marcos Nachnamen auf. Ich will sie der Reihe nach anrufen. Gleich bei der ersten Nummer meldet sich eine Frauenstimme. Ich frage, ob sie vielleicht einen Marco G. kennt. Warum, fragt sie zurück. Ohne groß nachzudenken, erzähle ich, was vorgefallen ist. Weil er vor kurzem verstorben ist, ich bin ein Kumpel von ihm und suche nach Angehörigen. Da höre ich, wie die Frau in heftiges Schluchzen ausbricht. Sie ist seine Mutter und hat ihren Sohn vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen. Nach seinem Verschwinden hatte sie eine Vermisstenanzeige aufgegeben, erfolglos. Ich erfahre, dass Marco in Zockerkreise geraten war, hohe Spielschulden hatte. Um seine Familie, die ihm immer wieder Geld geliehen hatte, nicht weiter zu belasten, brach er schließlich alle Brücken hinter sich ab und wählte das anonyme Leben auf der Straße. Aber vielleicht ist alles auch viel komplizierter. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bedankt sich sein Bruder bei mir. Er erreicht, dass Marcos Leiche, die wegen der Obduktion noch nicht beigesetzt war, nach Berlin überführt wird. Dort wird Marco im Familiengrab bestattet. Ich ziehe weiter nach Hannover, zu einem kolossalen Betonklotz in der Innenstadt. Die bunten Graffiti nehmen dem Kriegsrelikt ein wenig das Bedrohliche. Doch als ich die schwere Stahltür aufstoße, überkommt mich ein beklemmendes Gefühl. Die gewaltigen Mauern drücken mir aufs Gemüt. Der Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg ist fensterlos, die Luft stickig. Ein Aushang weist darauf hin, dass Rattengift ausgestreut wurde. Die Notschlafstelle der Stadt Hannover ist letzte Zuflucht für Menschen, die fast alle Hoffnung verloren haben. Es ist ein Freitag im Februar, kurz vor 23 Uhr, die letzte Möglichkeit, eingelassen zu werden. Ruppig notiert der Bunkerwart meine Personalien und weist mir einen Schlafplatz zu. Irgendwo da hinten im Dunkeln. Ich kann mich nicht recht orientieren, es ist finster. Die Schlafräume, die links und rechts des Ganges abgehen, haben keine Türen. Stoffvorhänge sollen so etwas wie Privatsphäre schaffen. Die sanitären Anlagen stammen noch aus Kriegszeiten. Die Toilettentüren sind nicht verschließbar und nur halb hoch. Jeder kann hineinsehen. Vier eiserne Bettgestelle warten in meinem Raum auf mich mit stark verschmutzten Matratzen. Ich suche mir eines der Betten aus, lege meine Sachen ab, drehe vorsichtshalber die Matratze herum, um zu sehen, ob da auch keine Tierchen krabbeln, ziehe die Schuhe aus, schalte das Licht aus und krieche in voller Montur in meinen Schlafsack. Es ist Mitternacht. Kaum bin ich eingeschlafen, dröhnt aus dem Schlafraum gegenüber laute Musik. Nach einer Viertelstunde pelle ich mich aus meinem Schlafsack. Ich trete auf den Gang und räuspere mich vor dem Vorhang meines Nachbarn. Als ich eine belegte Stimme sagen höre, »Was willst du?«, schiebe ich den Vorhang zur Seite. Mein Nachbar ist allein im Raum. Der Mann, von kräftiger Statur, vielleicht Ende 30, sitzt angezogen an seinem Tisch und hat ein Messer neben sich liegen. »Entschuldige bitte«, sage ich betont freundlich, »kannst du vielleicht dein Radio ein bisschen leiser stellen? Ich bin direkt gegenüber und kann nicht schlafen.« Er schaut mich herausfordernd an. »Sieh mal an, du kannst nicht schlafen?« »So ist es«, sage ich. »Du kannst ja weiter deine Musik hören, nur ein bisschen leiser bitte. Schaffst du das?« »Schaff ich«, antwortet er, »aber nicht für dich.« Das weiß ich zu schätzen, ignoriere ich seinen Affront, wünsche ihm gute Nacht und verkrieche mich wieder in meinen Schlafsack. Die Musik plärrt weiter und ich höre, wie er immer lauter vor sich hin monologisierend sich in Gewaltfantasien hineinsteigert. »Schieß dir in die Schädeldecke, fuck die Hure!« »Ich hab die Schnauze voll, wegen der sind wir ja obdachlos. Dem habe ich so ins Maul getreten, ist seit 2 Wochen schon im Krankenhaus. Das ist nicht Einschüchterung, nur Überzeugungstechnik. Dann werde ich gleich mal in Palermo anrufen und Bescheid sagen. Warum bin ich so zerrissen?« Irgendwann merke ich, dass er seine verbalen Gewaltausbrüche immer deutlich an mich richtet. »Kann nicht schlafen«, äfft er mich nach. »Einen in die Schnauze hauen, dann kann er schlafen. Wenn so ein Typ da drüben rülpst und furzt, dann lass ich mich doch nicht provozieren. Ich hätte den am liebsten rausgeballert wie eine Rakete. Das ist dein Problem, wenn du nicht pennen kannst, nicht meins. Ich mach dir Löcher in den Leib, da macht's richtig Bums. Erschießen, erstechen am besten, ich geh mal zu dem Penner rüber.« Eigentlich bin ich kein ängstlicher Mensch, aber mein Gefühl als Angst zu beschreiben wäre untertrieben. In mir kommt Panik auf, die mich völlig lähmt. Wie banal, denke ich, dass es dich ausgerechnet hier erwischt. Es ist wohl die blitzartige Erinnerung an überstandene Gefahren, die mich endlich aus der Erstarrung löst. Ich stehe auf, nehme meine Schuhe in die Hand, raffe den Schlafsack unter den Arm und schleiche auf Zehenspitzen an dem Vorhang meines bedrohlichen Nachbarn vorbei. Nichts wie raus, und wenn es draußen minus 20 Grad sein sollten. Ich stehe vor der Eingangstür aus Stahl und will sie aufziehen. Nichts. Ich rüttle daran, immer heftiger, nichts. Die Tür ist verschlossen, ich erkenne ein dickes Vorhängeschloss. Bombensicher. Auch die Tür zur Pforte des Bunkerwarts ist abgeschlossen. Auf mein Klopfen öffnet keiner. Ich eile den Gang, der an den Schlafräumen vorbeiführt, entlang und versuche, in einem anderen Raum unterzuschlüpfen. Aus dem Dusteren höre ich eine ärgerliche Stimme, alles besetzt. Schließlich finde ich eine Ecke hinter einem Vorhang, wo ich mich hinkauere. Mir ist, als ob die Luft immer stickiger würde, wenn hier ein Schwelbrand ausbricht. Es reicht, wenn eine Matratze durch eine Zigarette in Brand gerät. Alle wären gefangen und würden an Rauchvergiftung krepieren. Bis um 4 Uhr halte ich mich wach und bei jedem Geräusch auf dem Gang schrecke ich hoch. Aber mein Nachbar hat die Suche nach mir offenbar aufgegeben, ich nicke ein. Als ich am nächsten Morgen dem Bunkerwart sage, dass ich mich bedroht gefühlt hätte und ihn frage, warum die Eingangstür verschlossen gewesen sei, rechtfertigt er sich, Wenn wir nicht abschließen, kann es sein, dass morgens dein Zeug weg ist. Aber das muss doch auch anders gehen, sage ich, immer noch ziemlich aufgelöst. Man kann uns doch hier nicht einfach einsperren. Da wird er ungehalten. Was willst du? Gib endlich Ruhe. Willst du Messer in Rippe oder was? Am nächsten Morgen schließe ich im Bunker Bekanntschaft. Viktor 57 ist abgemagert, sein Gesicht zerfurcht. Er hat seit 3 Tagen nichts gegessen, wie er sagt. Ihn erwartet eine 3-monatige Gefängnisstrafe, weil er zum wiederholten Male schwarz gefahren ist und die Geldstrafe nicht bezahlen kann. Ich war mal wieder aus dem Bunker rausgeflogen, weil man nicht länger als 2 Tage hierbleiben darf. Es war eine eisige Nacht. Ich habe da gesessen und gefroren ohne Ende. Da freust du dich, wenn dann morgens wieder die erste Bahn fährt. Und die fährst du dann schwarz. Du hast ja kein Geld, um eine Tageskarte zu kaufen. Und du fährst von morgens bis abends hin und her. Viktor hat auch bessere Zeiten gesehen. Er hatte eine Transportfirma. Vor ein paar Jahren verlor er seinen größten Kunden und konnte den Verlust nicht mehr kompensieren. Dann ging alles ziemlich schnell. Arbeitslos, Haus weg, Familie kaputt. Ich war 30 Jahre verheiratet und habe eine Tochter und ein Enkelkind. Und du kriegst dann ohne festen Wohnsitz noch nicht mal mehr Hartz IV. Hartz IV ist das größte Verbrechen, das es nach dem Krieg gab, dank Herrn Schröder. Du kannst 30 Jahre arbeiten, was ich ja gemacht habe, und nach einem Jahr bist du automatisch für ein Sozialhilfeempfänger, der in seinem Leben überhaupt noch nie gearbeitet hat. Hartz IV, das ist für die Männer kein letztes Auffangnetz, eine soziale Hängematte schon gar nicht, sondern Zwangsmittel, um die Leute zu schikanieren, sie endgültig rauszuwerfen aus der Gesellschaft. Viktor sieht das illusionslos. Einige Bekannte aus meiner früheren Zeit waren in einem festen Arbeitsverhältnis. Dann sind sie wegen Insolvenz der Firma oder sonst wie erstmal in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Und dann in Hartz IV. Die werden irgendwann hier mit mir auf der Bank sitzen, das wette ich. Das kommt automatisch, weil es immer schlechter geht. Ich überrede Viktor, mit mir zum Wohnungsamt zu gehen und verspreche ihm, seine Geldbuße zu überweisen, damit er nicht ins Gefängnis muss. Für uns ist ein jüngerer Sachbearbeiter mit langer Mähne zuständig. Er ist lässig gekleidet, auf den ersten Blick sieht er aus wie einer von uns. Dann werdet ihr jetzt erstmal verarbeitet, sagt er, und sucht nach einer dauerhaften Lösung. Er blättert lange in einer Liste, dann scheint er fündig geworden zu sein. Er nennt uns ein Heim an der Stadtgrenze von Hannover. 3 Häuser, pro Haus ungefähr 40 Insassen. Ich solle nur ein paar Formulare unterschreiben, dann sei alles klar. Auch Viktors Daten trägt er ein, schiebt ihm ebenfalls die Formulare zur Unterschrift zu. Dann muntert er ihn auf. Sie sehen so abgekämpft aus. Fahren Sie besser mit Straßenbahn und Bus dahin, sonst machen Sie noch schlapp. Miete kostet im Monat 159 Euro, können sich aber vom Arbeitsamt wiedergeben lassen. Gibt's auch Verpflegung, will ich wissen? Nee, aber ein Aldi in der Nähe. In welchem Alter sind die Insassen, frage ich. Von 18 bis 80, antwortet er. Manche wollen da gar nicht mehr weg, manche nur noch mit den Füßen voran. Ich zögere, die Formulare zu unterschreiben. Er hat uns ihre Bedeutung nicht erklärt, da steht irgendwas von TBC-Untersuchung innerhalb der nächsten 3 Tage und von einer Abtretungserklärung, mit der wir das Arbeitsamt ermächtigen, die Hartz-IV-Gelder direkt an das Heim zu überweisen. Muss so viel Selbstentmündigung sein? Wir wollen das nicht. Aber da wird der lockere Beamte plötzlich ärgerlich und droht: Wenn Sie nicht unterschreiben, dann kommen Sie auch nicht mehr in den Bunker. Punkt. Auch in Hannover wird offenbar die mir schon aus Köln bekannte Methode angewandt, wie die Penner in Anführungszeichen auf die Leiter nach oben zu buxieren sind. Entweder sie lassen sich aus der Notschlafstelle in die Notunterkunft verfrachten oder sie bleiben ganz auf der Straße und selbst die Notschlafstelle wird ihnen versperrt. Viktor begreift, was vor sich geht. Er lenkt ein und wir unterschreiben. Unsere letzte Frage: Und wie sollen wir in das Heim kommen? Kriegen wir einen Fahrschein? Ich habe keine Fahrscheine, sagt der Beamte, jetzt wieder ganz der gewiefte Kumpel. Ich würde einfach mal Leute fragen, die aussteigen. Mit den Formularen, die wir im Heim vorlegen müssen, machen wir uns auf die Reise. Nach einer Stunde U-Bahn und Busfahrt und einem längeren Fußweg stehen wir vor einem düsteren Gebäudekomplex vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Schulenburger Landstraße 335. Eine jüngere Sozialarbeiterin nimmt erneut unsere Personalien auf. Wir reichen ihr unsere Papiere. Das Wichtigste ist die Zuweisung einer Unterkunft wegen Obdachlosigkeit. Laut Bescheinigung wird jedem von uns ein Bettplatz zur Verfügung gestellt, bis zum 4.2.2010. Jetzt bin ich ein amtlich beglaubigter Obdachloser. Die Behörden und Politiker in Hannover reagieren, als ich meine Erfahrungen aus dem Bunker veröffentliche. SPD-Oberbürgermeister Stefan Weil will den Bunker allerdings nicht schließen, er soll nur besser werden. Der stellvertretende SPD-Fraktionschef und baupolitische Sprecher Thomas Herrmann hingegen fordert, wir sollten den Bunker schnellstmöglich schließen. Die Unterbringung ist menschenunwürdig. Wir brauchen andere Lösungen, die Individualität, vernünftige sanitäre Anlagen und auch die Sicherheit der Menschen gewährleisten. Die Verwaltung solle zügig Vorschläge unterbreiten. Die liegen aber ein halbes Jahr später noch nicht vor. Zwar liefen Gespräche und Verhandlungen, um im innerstädtischen Bereich bessere Notunterkünfte anzubieten, so Thomas Herrmann Anfang Juli 2009. Aber solange werde der Bunker noch aufgehalten, mit besserer Beleuchtung, ausgeschilderten Notausgängen und wenigstens Sichtschutz vor den sanitären Anlagen. Katholische Fürsorge. 7 Kilometer von Weeze entfernt, einer sauberen Kleinstadt am Niederrhein, nahe dem Wallfahrtsort Kevela, liegt das Petrusheim. Vor 100 Jahren wurde diese katholische Arbeiterkolonie erbaut. Beide Kirchen errichteten um die Wende zum 20. Jahrhundert Dutzende solcher Einrichtungen, um Landstreicher und Wanderbettler wieder ans Arbeiten zu gewöhnen und der herrschenden Arbeitsdisziplin zu unterwerfen. Die Mittel waren häufig drakonisch, Arbeitszwang zu Niedrigstlöhnen, eine autoritäre Heimleitung, oft Prügel. Das Petrusheim ist auch heute noch eine Kolonie, ein Wohn- und Arbeitsort für etwa 200 Insassen. Die Hälfte von ihnen lebt im dortigen Altenheim, die anderen in den Wohnungen der eigentlichen Arbeiterkolonie. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe mit denjenigen, die zum Arbeiten nicht mehr in der Lage sind und für das Altersheim noch zu jung, den Behinderten. Vom Petrusheim hatten mir einige meiner obdachlosen Freunde erzählt. Die städtischen Behörden aus ganz Nordrhein-Westfalen weisen dort ihre Klienten ein. Man kann aber auch aus freien Stücken dort unterkommen, für einige Tage oder länger. Man kann sogar für immer dort bleiben, auf dem heimeigenen Friedhof, der neben den Wohn-, Arbeits- und Verwaltungsgebäuden, der Kirche, den Stallungen für das Vieh und der hauseigenen Schlachterei zum Areal gehört. Das Ganze wirkt wie ein kleines Dorf auf mich, abgeschieden von allem sonstigen Leben, zwischen Wiesen und den mit Mais, Getreide oder Kartoffel bestellten Feldern. 240 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche gehören zum Petrusheim. Die Sonne scheint, es ist später Vormittag, ich sehe ein paar Leute, einige rauchen, manche haben Bierflaschen in der Hand. Etliche Bänke sind besetzt. Das Petrusheim ist eine sogenannte nasse Einrichtung. Man darf trinken, es sollte nicht zu viel sein. Was ist zu viel? Im Keller gibt es eine Art Kiosk mit mehr oder weniger regelmäßigen Öffnungszeiten. Kein schöner Anblick da unten. Es riecht muffig, ein Verwaltungsangestellter verkauft Alkohol, Zigaretten und dies und das. Nicht gerade glücklich schaut er drein. Die Schlange vor dem Tresen wird nur langsam kürzer. Einer der Kunden hat angeblich schon zu viel angeschrieben. Er kriegt nichts und hat Tränen in den Augen. Seitdem ich hier jenseits von Gut und Böse bin, kommentiert ein anderer die Szene, habe ich keinerlei Freiheit mehr. Hier muss man fast die ganze Rente abgeben, kriege 94 Euro im Monat Taschengeld. Das ist hier die Vorstufe zur Urne. Jetzt ist Rainer, der zugehört hat, nicht mehr zu bremsen. Manchmal wird man wie ein Kleinkind behandelt, schimpft er. Das Taschengeld, das uns laut Gesetz zusteht, wird den meisten gar nicht ausgezahlt. Man kriegt Gutscheine, die man in diesem Kellerloch einlösen kann für Bier oder irgendeinen Mist. Dagegen habe ich mich allerdings erfolgreich gewehrt. Ich habe ein Recht auf die paar Kröten. in bar. Er zieht an seiner Zigarette und beruhigt sich etwas. Na gut, ansonsten muss man sich natürlich irgendwie arrangieren, die Regeln einhalten. Aber ich bin immer auch so ein bisschen Rebell in so einer Einrichtung. Kann meinen Mund nicht halten, vor allem bei der Obrigkeit nicht. Ich ärgere mich einfach über diese Bezahlung bei der Beschäftigungstherapie. Aber ich mach's trotzdem. Tischlerei, Hauswirtschaft, Telefondienst und sowas. Naja, und putzen. Keine Höchstleistung, können Sie auch nicht erwarten bei dem Geld. Aber ich gehe bald wieder. Ich brauche das hier nicht auf Dauer. Dann kriege ich wieder meinen Stempel in den Pass ohne festen Wohnsitz und ziehe wieder los. Ich bin Vagabund. Ja, das bin ich eigentlich. Jetzt, wo es wieder wärmer wird, kann ich mir Rainer als selbstbewussten Kloschar gut vorstellen. Seine Augen leuchten, wenn er von seinem baldigen Aufbruch erzählt. Es gibt nicht nur arme Schweine unter den Leuten auf der Straße, denke ich. Es gibt auch die anderen, zu denen Rainer gehört. Auch wenn er mir später erzählt, dass er so einiges hinter sich hat. 15 Jahre am Stück war er auf der Straße. Das ist harte Arbeit. Das stresst deinen Körper mehr, als irgendwo in einem Büro zu sitzen. Wir sind ständig unterwegs, wir wissen nicht, was morgen ist. Dann berichtet er von zwei Erlebnissen, die ihn fast das Leben gekostet hätten. Im schönen Oberschwaben, direkt am Lech, habe ich Platte gemacht. Da war so eine Uhr mit Thermometeranzeige. Als ich wach geworden bin morgens, zeigte die minus 23 Grad. Nachts musste es also noch kälter gewesen sein. Als ich dann meinen Schlafsack zusammengerollt hatte und die Isomatte einpacken wollte, ging das nicht. Die war festgefroren, weil sich durch mein Schwitzen Kondenswasser gebildet hatte, das zu Eis geworden war. Wenn das noch wie eine Lanzergeschichte im Kampf ums Überleben klingen mag, dann kann das Folgende nur einem Obdachlosen passieren. Da bin ich mal in Baden-Württemberg von drei Skinheads, also so Rechtsradikalen, zusammengetreten worden. Die hatten aber erst gewartet, bis ich im Schlafsack drin war und mich kaum noch wehren konnte. Bis ich da wieder rauskam, das dauerte eine Weile. Die haben mich richtig zusammengetreten. Das war echt unangenehm. Rainer steht auf, will sich ein bisschen die Beine vertreten. Ich schließe mich an. Wir verlassen den großen Innenhof und schlendern zuerst zum Friedhof. Am Ende der Hauptstraße liegt das große Geviert. Etwa 300 grobschlächtige Kreuze aus Beton in Reih und Glied und immer gleich im Abstand mit Namensschildern aus Metall vermitteln den Eindruck eines Soldatenfriedhofs. Aber anders, als es die Uniformität und Gleichmacherei nahelegt, sind die hier bestatteten Obdachlosen nicht im Kampf fürs Vaterland gefallen. Sie sind gestorben in ihrem ganz individuellen Kampf um ein menschenwürdigeres Leben. Doch die Institutionen, die sich ihrer annahmen, haben ihnen nicht einmal im Tod Respekt gezollt. Keine Büsche oder Blumen oder immergrüner Pflanzenschmuck, nichts als kahle Erde oder Gras und die Steine. Kalt, unpersönlich, gleichgültig. Kein Ort der Trauer und des Gedenkens. Aber Rainer weiß auch hier mehr. Das ist schon besser als ein normales Armengrab. Da gibt's nur Holzkreuze. Und vorher werden die Toten nach Holland gekarrt, weil dort das Verbrennen billiger ist. Oder sie bleiben gleich da, und ihre Asche wird dort verstreut. Das ist noch billiger. Wir verlassen den Friedhof. Am anderen Ende der Hauptstraße liegt die Kirche. Wir gehen hinüber. Ein schwarzes Auto überholt uns, zwei Männer steigen aus und wuchten einen Sarg von der Ladefläche. Mein Beileid, sagt Rainer. Bringt er jemanden? Irgendwer vom Haus, antwortet einer der Männer. Packt mal mit an. Der Sarg ist schwer, er kracht auf dem Boden, als wir ihn aus dem Auto heraus haben. Rainer mahnt zur Vorsicht und ich frage die beiden, wie sie den Sarg denn hätten allein in die Kirche transportieren wollen. Sie wären mit dem Wagen reingefahren, meinen sie. Bis zum Altar, kein Problem. Wir heben den Sarg wieder an, gehen mühsam weiter. Als wir ihn endlich am Altar haben und absetzen, schlage ich vor, eine Kerze anzuzünden, einen Moment zu verweilen. Mir geht die Hektik auf die Nerven, mit der hier der Tote abgeladen wird. Es kommt mir vor wie eine Entsorgung von irgendwelchem Müll. Die Männer winken ab und gehen. Wir bleiben noch eine Weile in uns versunken und kehren dann auch um. Im Dorf gehe ich noch einmal zum Aushang mit der Prämieninformation. Ich hatte so eine vage Erinnerung. Da steht tatsächlich im letzten Absatz unter Prämien für das Bierabladen und für Beerdigungen. Wörtlich: Für das Bierabladen gibt es eine Prämie von 2,50 Euro. Für das Sargtragen bei Beerdigungen wird auch eine Prämie von 2,50 Euro gezahlt. Zitat Ende. Schwarz auf Weiß. Fremd unter Deutschen. Fürstlich sind die Gärten, an denen wir entlangfahren sollen. Der muskelbepackte Gondelkapitän empfängt uns in breitester sächsischer Mundart. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns an Bord bei Ihrer Gondelfahrt. Wir umrunden den Hauptteil des Fürstenparks Wörlitz und zwar den Schlossgarten. Ich habe mich als Mitfahrer rechtzeitig eingefunden und als einer der ersten auf dem kleinen flachen Ruderkahn Platz genommen, der ringsum mit Bänken versehen ist. Ich sitze hinten, neben mir bleibt alles frei, obwohl es nach und nach eng wird auf dem Boot. Einer der Gäste, ein auf den ersten Blick nicht unsympathisch wirkender Zeitgenosse, Typ Gymnasiallehrer, Physik, Mathematik, schiebt sich vorsichtig auf der Längsbank zu mir hin, schaut mich an und gibt eine Bestellung auf. Ich hätte gern 2 Bier. Als ich nicht reagiere, wiederholt er: 2 Bier bitte. Wie ist er auf die Idee gekommen? Ich habe keine Kellnerkluft an, keine Bierflaschen in der Hand, keine Gläser, kein Geschirrtuch. Ich stehe nicht einmal, sondern sitze hier wie er. Kein Service, sage ich. Nix Service, lässt er nicht locker. Nee, antworte ich, nix Service und habe erst einmal Ruhe. Dass ich ihm lächelnd Paroli geboten habe, macht mich in seinen Augen jedoch nicht sympathischer. Jedenfalls hält der schlanke, graue Herr Abstand, obwohl es auf dem Boot immer enger wird. Es muss wohl an meinem Aussehen liegen. Ich bin schwarz. Auf dem Kopf trage ich eine Perücke mit krausen schwarzen Haaren, aber das hat mich schon bei meinen Recherchen als Türke Ali verblüfft. Die meisten schauen nicht so genau hin und nehmen einem eine Verkleidung bereitwillig ab, auch wenn man ein eigenartiges, gebrochenes Deutsch spricht, wie ich in meiner Rolle als Ali, oder sich eben als Schwarzer ausgibt. Ein Jahr lang reise ich immer wieder als Schwarzer durch die deutschen Lande, in Ost und West. Wie lebt es sich als Schwarzer in Deutschland? Das will ich herausfinden. Ist die Vorstellung vom unverbesserlich fremdenfeindlichen deutschen Wesen nur noch ein Klischee? Wird mein schwarzes alter Ego das tolerante Deutschland kennenlernen, wie es zuletzt anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 so gepriesen wurde? Oder werde ich umgekehrt entdecken müssen, dass das von der Boulevardpresse so gern gepflegte Schreckbild vom Schwarzen als Dealer, Asylbetrüger und Kriminellen die Stimmung im Lande prägt? Ich will den Lackmustest auf die Stimmung im Lande machen und bin neugierig und besorgt zugleich. Diese Rolle zu spielen entsprang keiner Augenblickslaune. Schon vor Jahren hatte ich einen ersten Anlauf gemacht, das Vorhaben aber wieder abgebrochen, weil ich glaubte, es nicht bewältigen zu können. Nicht, weil diese Rolle anmaßend wäre gegenüber schwarzen Migranten oder schwarzen Deutschen. Jede meiner Rollen ist auf eine bestimmte Art anmaßend. Ohne diesen Schritt auf fremdes Terrain, das eigene Ich zu überwinden, um ein anderer zu werden, ist meine Arbeit der verdeckten Recherche nicht möglich. Nein, der Grund für mein Zögern lag in der Befürchtung, dass man mich zu rasch enttarnen könnte. Es gibt nämlich durchaus ein technisches Problem, wenn man sich als Weißer in einen Schwarzen verwandeln will. Theaterschminke reicht da nicht. Es müssen intensivere Mittel sein. Einer, der sich da auskannte, war John Howard Griffin. Er reiste 1959 einen Monat lang als gefärbter Schwarzer durch die USA und schrieb in seinem Buch Black Like Me, auf Deutsch Reise durch das Dunkel, seine deprimierenden Erfahrungen nieder. Griffin starb viel zu früh, weil die Medikamente, die er regelmäßig einnahm, um seine Haut über längere Zeit dunkeln zu lassen, seine Leber extrem belasteten und schwere Erkrankungen auslösten. Auch die rassistischen Aussprüche von Politikern haben meinen Wunsch nach der schwarzen Rolle über die Jahre wachgehalten. Wenn etwa Edmund Stoiber, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, vor einer Durchrassung und Vermischung der deutschen Gesellschaft warnte, Oder Ronald Schill, der frühere Innensenator von Hamburg, als Richter gnadenlos sagte, von mir haben die Neger alle immer etwas mehr bekommen, sollte heißen, ein höheres Strafmaß als weiße Delinquenten. Oder die rassistische Weltanschauung eines Wolf Schneider, hoch angesehener Journalistenausbilder und Talkmoderator, die Neger sind nun mal nicht so intelligent wie die Weißen, weil sie nur auf Körperkraft hin gezüchtet worden sind. Wenn der Schöpfer doch so offensichtlich alle Menschen äußerlich verschieden gemacht hat, was die Hautfarbe, Beinlänge, den Augenschnitt und so weiter angeht, warum sollte er dann die Intelligenz auf einer Goldwaage abgemessen haben? Derartige Äußerungen bestärkten meinen Wunsch, am eigenen Leib zu erfahren, wie sich von oben angeheizter Rassismus im Alltag bemerkbar macht. Vor einiger Zeit machte ich dann die Bekanntschaft einer Maskenbildnerin, die mit einem besonderen Sprühverfahren arbeitet, mit dem Weiße umgefärbt werden können, so dass es einigermaßen lebensecht wirkt. Endlich konnte ich meinen lang gehegten Plan in die Tat umsetzen. Parallel zu dieser Recherche entstand ein Dokumentarfilm. Das Team begleitete mich auf den meisten Stationen meiner Reise, wie ich ausgerüstet mit versteckten Miniaturkameras und Mikrofonen. Zurück nach Wörlitz. Als die Kahnfahrt schließlich beendet ist und ich mich erhebe, sieht sich mein Nachbar veranlasst, mich wie ein Kind zu behandeln. Gemach, Gemach, wir sind die Letzten. Dann will er wissen, woher sprichst du so gut Deutsch? Wir sind uns zwar auf der Sitzbank, was die räumliche Distanz betrifft, schließlich doch näher gekommen, doch das Du ist unpassend. Die anderen Passagiere, soweit sie sich nicht näher kennen, siezen sich. Und normalerweise sind die Ossis mit dem Du viel zurückhaltender als die Wessis. Immerhin stellt er mir eine persönliche Frage, und das habe ich als Schwarzer selten erlebt. Ich antworte, dass ich 3 Jahre am Goethe-Institut in Dar es Salaam Deutsch gelernt hätte. Ob ich Arbeit hätte? Nein, antworte ich. Und da endet das Gespräch so herablassend, wie es begonnen hat. Er schlägt mir vor, ich solle es doch als Kuli versuchen. Am besten gleich hier. Rudern, rudern, sagt er und zeigt auf das Boot, das wir gerade verlassen haben. Jeder Schwarze hat, wie jeder andere Mensch auch, seine persönliche Geschichte. Meist verzichte ich jedoch in dieser Rolle auf eine solche Geschichte, bin, wenn ich selten genug danach gefragt werde, ein Flüchtling aus Somalia, der nicht zurück in seine Heimat kann und kein flüssiges Deutsch spricht. Vielleicht erginge es mir als perfekt deutsch sprechendem schwarzen Arzt, als schwarzen Musiker besser. Aber so habe ich keine Arbeit wie all jene Flüchtlinge, die in Deutschland einem Arbeitsverbot unterliegen. Und kann weder mit besonderen Fähigkeiten noch Erfahrungen punkten. Ich bin nicht Kollege unter Kollegen, wie in meinen Rollen als türkischer Hilfsarbeiter, Waffenhändler, Bildredakteur, Bäcker oder Callagent. Selbst als Obdachloser war ich gleicher untergleichen. Aber als Schwarzer? Ich bin einfach nur der Fremde, der schwarze Fremde, und biete mich dieser auf Leistung getrimmten Gesellschaft als Wehrloser an, ohne vorzeigbaren Wert. So können diejenigen, denen ich begegne, ihre rassistischen Reflexe, wenn sie denn wollen, unbelastet von Respekt für einen bestimmten Beruf, ein bestimmtes Einkommen, eine freche Schnauze oder einen starken Bizeps auf mich loslassen. So schwarz wie der Heidi Klum ihrer. Es ist ein schöner Frühlingsmorgen. Ich bin auf Wohnungssuche unterwegs in Nippes, einem zentral gelegenen Stadtteil von Köln. Die Vermieterin öffnet mir, eine auf ihr Äußeres bedachte Mitfünfzigerin, energisch im Auftreten, die gleich zur Sache kommt. Die Miethöhe, kalt, warm, Nebenkosten, Einzugstermin, eben das, was üblicherweise besprochen wird bei einem solchen Termin. Sie führt mich derweil durch die kleine, leergeräumte Wohnung, zeigt mir die 2 Zimmer, das Bad, den Blick nach draußen. Ein bisschen halten wir uns beim Thema Treppenreinigung auf. Die Mieter zahlen monatlich 26 Euro dafür. Ich frage, ob man das nicht auch selbst machen könne, aber sie winkt ab. Sie habe ihre Leute dafür, dann sei gewährleistet, dass immer alles sauber sei. Über die Dusche im Bad verhandeln wir auch ein wenig. Ich stelle fest, mehr so für mich, dass da noch ein Vorhang fehle. Sie greift die Bemerkung auf und meint, ich wolle ja wohl nicht den Duschvorhang des Vorgängers übernehmen, womit einer schon geduscht hat. Ich zucke mit der Schulter und erwidere, warum eigentlich nicht? Hauptsache, er sei sauber. So weit, so gut. Ein Gespräch von vielen, wie sie bei Wohnungsbesichtigungen geführt werden. Nun, in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung spüre ich eine gewisse Reserviertheit und Strenge bei meiner potenziellen Vermieterin, eine professionelle und distanzierte Höflichkeit. Diskriminierung? Nicht eigentlich. Da erlebe ich ganz andere Sachen. Die Vermieterin meint jedenfalls abschließend, ich solle die Sache überschlafen und begleitet mich hinaus. Ich verabschiede mich und danke ihr. Bitte sehr, gern geschehen, höre ich noch hinter mir ihre Stimme. Dann tritt Familie Hildebrand auf, auch aus unserem Team, ebenfalls auf Wohnungssuche und bestückt mit verdeckter Kamera und Mikrofon. Vor dem endgültigen Schnitt des Films haben wir die unfreiwilligen Mitspieler um ihre Zustimmung gebeten. Meine potenzielle Vermieterin hat zugestimmt, sie hat nichts dabei gefunden, dass wir das folgende Gespräch mit Familie Hildebrand wiedergeben. Wollen Sie zu mir? Ja, genau. Hildebrand, hallo. Ich hatte verabredet. Genau, jetzt sind wir ein bisschen zu früh. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich bin erschrocken, das kommt zur Miete. Aber so, jetzt kann ich nicht ins Haus nehmen, so eine Schwarze. Ach, der wollte die Wohnung nicht da rein. Wollte ja, die Wohnung wollte ich ansehen. Man kann das ja am Telefon sehen, wie der aussieht. Ne? Mhm. Aber dann, das passt nicht im Haus. Was wohnen für Menschen hier im Haus? Das ist was anderes. Also keine Ausländer. Ne? In dem Sinne wollte ich eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Aber gibt es so eine Schwarze. Ganz schwarz. Ganz schlimm. Kennen Sie schon vor? Zwei Jahre, ja. War hier mehr eine Marokkaner, das war ja ein Kind. Der war so jetzt von schwarz. Mhm. Und dann die Haare und dann. Nee. Ich komme da ja nicht drüber. Ich kann das am Telefon ja nicht erkennen. Der hat ja morgen angerufen. Ne? Ich sprach ja gutes Deutsch. Kannst ja nicht sehen, ob der schwarz ist. Ne? Mhm. Der war so schwarz wie der Heidi Klum hier war. Ne? So, ne? Deswegen war ich so entsetzt. Ne? Was ja, hat er? Wir laufen schon mal hier rum, ne? Mhm. Am Markt und so, aber wo die wohnen, weiß ich nicht. Aber hier nicht. Mhm. Meinte nur, die Treppenreinigung wäre zu teuer und könnte selber machen. Und ein Duschvorhang wäre auch nicht da. Ja, sag ich, kann ich nicht hängen lassen, wo andere mit geduscht haben, oder? Mögen Sie das? Auch das wäre ja nicht schlimm. Mhm. Das sind Menschen, die haben eine andere Kultur, die passt nicht, mhm. Oder? Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, ne? Aber die passen nicht. Kann ich nicht reinholen. Meinen Sie, wenn ihr womöglich mit irgendwelchen scharfen Gewürzen kocht, dann riecht das ganze Haus oder wie, ne? Mhm. Nein, mach ich nicht, tu schnell. Dann warte ich, dann bleibt sie leer, bis mal einer kommt und der passt. Ich habe keinen Zweifel, dass die Frau wirklich überzeugt ist, ihr Gerede, ihre Ängste und ihr Abscheu hätten nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Sie war allerdings so klug oder zu feige, mir direkt ins Gesicht zu sagen, dass sie mich wegen meiner Hautfarbe als Mieter ablehnt. Denn dann hätte ich sie nach dem neuen Antidiskriminierungsgesetz verklagen können. Niemand muss einem Schwarzen eine Wohnung vermieten. Man darf nur nicht sagen, dass die Hautfarbe der Grund für die Ablehnung ist. Volle Esse in die Fresse, die Deutschrunde. Wie viele Menschen in Deutschland noch rassistisch aggressiv gegen Schwarze eingestellt sind, ist bei Soziologen umstritten. Fest steht, dass nicht unerhebliche Teile der Gesellschaft den Rassismus als ideologisches Knebelmittel brauchen, um sich ihrer nationalen Identität und ihrer eingebildeten Großartigkeit zu versichern. Sie gehören zu der unangenehmsten Sorte Mensch, die mir auf meiner Reise begegnet ist. Zwischen 30 und mehr als 60% der Bevölkerung, eine gewaltige Spanne, haben rassistische Vorurteile, so schätzt die Forschung. Und man kann davon ausgehen, dass etwa ein Drittel der Deutschen bekennende Rassisten sind. Obwohl eine Minderheit, vergiften sie die Atmosphäre und geben den Ton auf der Straße und überall dort an, wo sie auftauchen, wenn die schweigende Mehrheit abduckt, sich still verhält, wegsieht und die krakelnde Minderheit machen lässt. Entsprechende Berichte sind in jeder Zeitung nachzulesen. Zu Zeiten des sogenannten Fußball-Sommermärchens 2006 wurde auch über No-Go-Areas für Schwarze in Ostdeutschland berichtet. Auch wenn der schwarze Brasilianer Graffite VfL Wolfsburg 2009 bei der Wahl des Magazins Kicker Fußballer des Jahres wurde und der ebenfalls schwarze Kakao vom VfB Stuttgart im selben Jahr sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gab, die Rassisten haben nicht aufgegeben. Vor dem Fußballstadion des FC Energie Cottbus will ich es im Selbstversuch erleben. Heute ist Dynamo Dresden zu Gast. Bei Spielen sind in Cottbus immer wieder Schmährufe gegen schwarze Fußballspieler zu hören gewesen. Anpöbeleien und Schlägereien sind an der Tagesordnung und die Vereinsführung gibt sich machtlos. Im Juli 2009 sagte sie sogar ein Freundschaftsspiel mit dem Fußballverein FSV Germania Storkow mit Energie für Toleranz ab, weil die NPD mit Protesten gedroht hatte. Über 7% haben die Neonazis in Cottbus bei der letzten Kommunalwahl erzielt. Das Freundschaftsspiel hatte eigentlich ein Zeichen gegen den Rechtsextremismus setzen sollen. Ins Stadion selbst will ich nicht. Ich halte mir lieber Fluchtwege offen, bleibe draußen, spaziere ein wenig herum, wie andere auch, trete zu der einen oder anderen Warteschlange vor einer der Kassen und ängstige mich. Dies ist wirklich Feindesland. Glatzen, wütende Blicke, gespannte Atmosphäre, angespannte Bizeps. Die Kleidung etlicher junger Männer strotzt nur so von kaum verheimlichter NS-Symbolik. Ziffernkombinationen wie 88 oder 18. Nach der Stelle im Alphabet stehen die Codes für Heil Hitler bzw. Adolf Hitler. Sind ebenso zu sehen wie Jacken der englischen Marke Lonsdale, deren Schriftzug die Buchstaben NSDA enthält, deutlich genug für alle bekennenden Nazis, auch wenn das P fehlt. Einer trägt stolz sein Urgermanentum zur Schau, Wotan statt Christus. Trotz des mulmigen Gefühls, das mich beschleicht, versuche ich, mit den Fans ins Gespräch zu kommen. Was heißt der Aufdruck auf ihrem T-Shirt, will ich zum Beispiel von einem wissen, der in Frakturschrift Deutschland auf seiner breiten Brust prangen hat. Weiß ich nicht, knurrt er mich an. Wer gewinnt heute, frage ich an ein paar junge Männer, eigentlich naheliegend vor einem Fußballspiel. Du nicht, presst einer die bedrohlich knappe Antwort zwischen den Zähnen hervor. Ich gebe nicht auf. Können wir wetten? Lauf weiter, sagt ein anderer mit aggressiver Verachtung in der Stimme. Er hätte mir am liebsten eine verpasst. Aber er will ja noch ins Stadion und verzichtet deshalb vielleicht auf eine Prügelei, die ihn nur aufgehalten hätte. Und immerhin halten sich Polizisten, wenn auch unauffällig, in Sichtweite auf. Nach dem Spiel mache ich einen neuen Anlauf. Es ist 1:1 ausgegangen, also kein Grund zur Trauer für die Cottbusser Fans. Auf meine Frage, wie das Spiel ausgegangen sei, schiebt mich einer mit den Worten weg: Ich war nicht drin. Als ich bekenne, dass ich das Spiel nicht habe sehen können, weil mir das Geld für eine Karte fehle, bekomme ich zu hören: Dann geh arbeiten. Mit dem wutschnaubenden Nachsatz: Aber nicht in diesem Land. Von einem etwa 30-jährigen Stiernackigen erhielt ich auf meine Frage, wer denn nun gewonnen habe, die mir schon vertraute Antwort: Du jedenfalls nicht. Vor dem Stadion besteigen die Fans von Dynamo Dresden ihre Busse. Ich frage, ob ich mitfahren kann. Du willst nach Dresden? Dann fährst du über die Elfenbeinküste, über Afghanistan, Mosambik, einen großen Bogen machen, dann bist du da, in 2 Tagen. Großes Gelächter der Umstehenden. Ein anderer Fan weist auf die geöffneten Gepäcktüren des Busses hin und meint: Da unten, da, bei den Kästen, ist noch Platz, leg dich da rein. Ich taumle durch die bedrohliche Szenerie, erwarte von irgendwoher einen Schlag, frage in meiner Verunsicherung einfach weiter, was denn der Aufdruck auf dem T-Shirt eines der jungen Männer bedeute. Deutschland den Deutschen heißt das. Ich spüre, wie sich was zusammenbraut und gehe zu dem Einsatzleiter der Polizei, der lässig an seinem Wagen lehnt. Die sind aber alle hart drauf, sage ich zu ihm. Die sind alle unheimlich, Faschos. Nein, antwortet er kurz und bündig. Als ich insistiere, meint er nur, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Ich glaube, ich habe in diesem Augenblick Wabonk gespielt. Ich will es wissen, wie weit werden diese Typen gehen? Ich steige in den Fanzug nach Dresden ein, den die Bahn bereitgestellt hat. Voll besetzt ist er, meist junge Männer, aber auch einige junge Frauen, Fußballbräute. Es ist eng und laut, die Atmosphäre alkoholgeschwängert, ich habe Angst. Und ich trete aus der sprachlichen Beschränkung meiner Rolle heraus. Ich muss mich einfach wehren, wenigstens mit Worten. Der Dialog mit einem vielleicht 20-jährigen Anführer, der sich vor seinen Leuten produzieren will und sich auf dem schmalen Weg zwischen den Sitzreihen an mir vorbeidrängt, geht so. »Ey, Schwarzer, mach mal Platz!« »Ich, Weißer!« »Er, ey, was Weißer? Ich bin dein Meister, das ist richtig!« »Ich, nee, ich hab gesagt Weißer.« »Er, Weiß ist Deutsch, Junge.« »Ich, was ist denn Deutsch? Sag's mir, erklär es.« »Er, hier mein Arsch!« Er streckt mir demonstrativ sein Hinterteil entgegen. »Ich, das glaube ich dir gern, du bist am Arsch.« »Er, volle Esse in die Fresse, die Deutschrunde.« Bei dieser Aussage überlege ich kurz, den Zug zu verlassen. Mein Kontrahent ist zwar mittlerweile an mir vorbei, rotzt seine Drohung aber laut genug aus dem Schutz seiner Gruppe heraus. Aber ich kann gar nicht weg, wird mir plötzlich bewusst. Ich bin umzingelt von diesen Fratzen. Im nächsten Waggon, im übernächsten, fast der ganze Zug ist von ihnen in Besitz genommen. In ihrem Jargon eine national befreite Zone auf Rädern. Ich kann mich nicht verstecken. Ich bin über alle Maßen sichtbar, schwarz auf weiß. Einige fangen an, mich zu stoßen, nach mir zu grapschen. Ich muss in die Offensive und sie dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen. Der Wortführer wird unflätig. Er, du kannst mir einen runterholen. Ich, kannst du selber machen. Er, was? Ich, kannst du selber machen, wenn du es überhaupt noch schaffst. Er, dir ziehe ich gleich die Haut ab. Zieh aus, Alter, zieh aus unserem Land. Dieses Land wird weiß. Seine Truppe hält ihn zurück. Vielleicht ist er zu betrunken und traut sich eine Prügelei nicht zu. Oder er hat die Polizisten gesehen, die im Zug mitfahren. Ich sage ihm, um ihn endgültig in die Ecke zu drängen, dass er einen schwarzen Deutschen vor sich hat. Er, du Deutsch, ha! Seine Freundin assistiert ihm. Hab ich noch nie gesehen, einen schwarzen Deutschen! Zu DDR-Zeiten hatten Schwarze aus befreundeten afrikanischen Staaten dort studiert oder waren in den Betrieben ausgebildet worden. Allerdings verhinderte die Staatsführung ein gleichberechtigtes Zusammenleben dieser Gäste mit der Bevölkerung, genauso wie es die westdeutsche Politik in den 50er und 60er Jahren mit den sogenannten Gastarbeitern tat. Hier wie dort wurden die Ausländer in Lagern oder gesonderten Unterkünften untergebracht. Während im Westen schon allein durch die stetig wachsende Zahl von ausländischen Arbeitern diese Politik nicht ewig aufrechtzuerhalten war, dauerte die Ausgrenzung im Osten Deutschlands bis zum Ende der DDR an. Nach 1989 wurden zahlreiche Schwarze aus den dann neuen Bundesländern abgeschoben. Ein wirklicher Kontakt zur Bevölkerung kam nie zustande. Im Gegenteil, offener Rassismus brach sich hier noch mehr Bahn als in den alten Bundesländern. Die Übergriffe gegen Schwarze liegen in Ostdeutschland prozentual deutlich über denen im Westen bei einer erheblich geringeren Zahl von Ausländern. Ein anderer der stolzen Deutschen hat sich unterdessen erhoben und stellt sich mir in den Weg. Wieder eskaliert die Situation. Wir stehen dicht voreinander, da mischt sich eine junge Polizeibeamtin ein. Mutig, wie ich finde, denn sie schlägt sich auf meine Seite. Sehr bestimmt und mit lauter Stimme sagt sie, »Lass ihn durch, verstehst du mich?« Gegröhle, Gelächter, sie geben nach. »Warum lacht ihr?« frage ich noch einen der kraftstrotzenden Typen. »Weil du schwarz bist, deswegen lachen wir.« »Deutschland den Deutschen«, brüllt ein anderer aus ihrer Truppe und versetzt mir einen Stoß. Zum Glück hält der Zug gerade an. Ich gebe meinen Plan auf, bis Dresden mitzufahren und steige aus. Die antirassistische Initiative ART aus Berlin listet Jahr für Jahr die ihr bekannt gewordenen rassistischen Übergriffe gegen Flüchtlinge in Deutschland auf. Seit 1993 wurden demnach 761 Flüchtlinge, weil sie ausländisch aussahen, schwer geschlagen und verletzt. 67 Flüchtlinge wurden bei Brandanschlägen getötet, 15 starben durch rassistische Angriffe auf der Straße. Allein 2008 wurden 17 Menschen bei Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und bei Bränden schwer verletzt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung zählt 138 Morde aus rassistischen Motiven, die seit 1990 in Deutschland begangen wurden. Die Dunkelziffer, so die Stiftung, dürfte erheblich höher liegen. Reach Out, eine Berliner Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, verzeichnet für das Jahr 2008 insgesamt 148 Angriffe allein in Berlin. Sie sind um 40% gestiegen gegenüber 2007. Ich ziehe durch das duster, trübe Vergnügungsviertel der Stadt Rosenheim. Vis-à-vis ist die Bar Mojito. Ich nehme all meinen Mut zusammen und versuche, an zwei Männern vorbeizukommen, die vor mir herumhopsen und mir den Zugang verwehren. Sie wedeln wild mit den Armen, keine Hip-Hopper, sondern richtige Brecher in angriffslustiger Alkohollaune. Warum so aggressiv hier? Was? Warum habt ihr so aggressiv jetzt? So, also die Berge und dann geht's runter, weiter, ne? Über das Mittelmeer, dann kommt sofort Afrika, ne? Ich komme aus Somalia. Was? Somalia komme ich. Somalia? Warum kommen wir da nicht rein? Warum, ich wollte da rein in die Disco. Warum lasst ihr mich nicht rein? Weil Afrika für Affen, Europa für Weiße. Wie Afrika? Wir sind schon ein Roberto Blanco heute. Wieso kann ich hier nicht rein? Deswegen. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Die Bundesregierung hat, wie von den UN vorgeschrieben, einen nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus ausgearbeitet. Gewerkschaften, Kirchen und Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung bislang unzureichende Anstrengungen vor und sehen Defizite, was die Bekämpfung rassistischer Einstellungen angeht, besonders in den Bereichen Bildung und Erziehung, bei der Polizei und den Behörden. Wenn in den Kindergärten und Schulen die gegenseitige Anerkennung und Freundschaft zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und aus verschiedenen Kulturen nicht gefördert, wenn in den Wohngebieten Ghettobildung nicht verhindert und in der Arbeitswelt der Diskriminierung von Migranten nicht Einhalt geboten wird, kann auch der Rassismus nicht überwunden werden. Zurück im schönen Köln. Wenn ich vom Osten her über eine der Rheinbrücken fahre, mit dem Auto oder mit dem Zug, überkommen mich heimatliche Gefühle. Die große Stadt am großen Fluss, das tolerante, das weltoffene, multikulturelle Köln mit seinen Bewohnern aus allen Teilen der Welt. Eine Stadt mit 2000 Jahren Einwanderungsgeschichte, gelebtes Miteinander. Es gibt auch hier Stress, keine Frage, aber die Gelassenheit, mit der zum Beispiel in meinem Stadtteil Ehrenfeld die Menschen unterschiedlichster Kulturen und unterschiedlichsten Aussehens einander ertragen, wirkt auf mich außerordentlich beruhigend. Ja, sie ertragen einander nicht nur, häufig begegnen sie sich, wie ich immer wieder erfreut auf der Straße sehe, auf liebevolle Weise. Die wachsende Zahl von Paaren aus ganz verschiedenen Ecken der Welt, die sich hier gefunden haben, lässt mich hoffen, dass der Rassismus irgendwann zu einem den Nachgeborenen nur schwer verständlichen Abschnitt in den Geschichtsbüchern wird. An diesem Abend meiner Rückkehr nach Köln will ich vor dem Abschminken noch ein Kölsch trinken. Vorsichtshalber ein paar Straßen von meiner Wohnung entfernt, sonst würde man mich womöglich erkennen. Ich finde eine Fankneipe des 1. FC Köln. Musik und Lachen dringen auf die Straße. Ich betrete den Schankraum. Offensichtlich hatte der Erstligist heute nicht verloren. Das reicht in der Domstadt, um die Fans zu Freudentänzen hinzureißen. An der Theke, an den diversen Stehtischen geht es hoch her. Ich genieße mein erstes Kölsch, proste meinem Nebenmann zu, wie das hier so üblich ist, und bekomme auch ein einigermaßen freundliches Prost zurück. Ich bin alles andere als ein Draufgänger, aber an einem der Tische sehe ich eine Frau, mit der ich gerne ins Gespräch kommen würde. Ich gehe zu ihr und den zwei oder drei Männern, die bei ihr stehen. Ich weiß nicht, ob den Herren in diesem Augenblick das Klischee vom sexuell potenten Schwarzen durch den Kopf geht, jedenfalls zieht mich einer der Männer gleich weg. Warum, will ich wissen? Weil wir hier eine Gruppe sind, deshalb. Wie bestellt betritt ein Rosenverkäufer die Kneipe. Ich kaufe ihm einige Rosen ab und überreiche sie der netten Frau am Stehtisch. Sie bedankt sich mit einem Lächeln. Der neben ihr steht, scheint Besitzansprüche geltend zu machen und bemerkt leicht angesäuert: Was will der? Den kenne ich nicht. Aber mich kennst du ja auch nicht, stellt sie fest. Darauf muss ich folgern, dass ihr Nebenmann nicht ihr Freund ist, vielmehr auch gerade erst ihre Bekanntschaft gemacht hat. Deshalb traue ich mich, sie zu fragen, ob sie mit mir tanzen will. Es läuft nämlich eine ganz schräge Musik und ein paar Gäste tanzen bereits. Eigentlich also eine ganz unverfängliche Situation. Ich spanne keinem der anwesenden Herren die Dame aus, mische mich nicht in ein bereits in Fahrt gekommenes Techtelmechtel ein, starte mit den gleichen Chancen wie andere in einem kleinen Wettlauf um die Gunst der netten Frau, und die hat offensichtlich nichts dagegen. Wo ist also das Problem? Ich bin das Problem. Hör mal, du machst dich hier gerade ein bisschen unbeliebt, gibt mir der Wirt zu verstehen und wiederholt den Satz auf meine Nachfrage noch einmal. Ich sag's dir nur, fügt er noch zweimal hinzu. Das riecht nach Stress. Die aufkommende Aggression steht ihm und einigen der Gäste ins Gesicht geschrieben. Jetzt mischt sich auch noch die Wirtin ein. So einmal zahlen, bitte. Was ist denn los? 10 Euro, zahlen. Warum? Weil ich das so möchte. Okay, die Wirtin will keinen Ärger, will es sich nicht mit ihrer Stammkundschaft verderben. Das verstehe ich. Aber warum fragt sie nicht erstmal nach, was eigentlich los ist, versucht zu schlichten und wieder Frieden einkehren zu lassen in ihrer Kneipe? Die resolute Endvierzigerin will mich aus dem Raum drängen, aber ich stelle mich stur und möchte wenigstens noch ausdringen. Derweil beginnt um uns herum die Volksseele zu kochen. Der Wirt zieht zwei besonders rabiate Jungs aus der Frontlinie. Sie gehören zu einer Clique, die ihre Kraftkörper in T-Shirts mit dem Aufdruck Kölsch Blut, Kölner Blut in Fraktur, gezwängt hat und ganz offensichtlich auf deftige Betätigung hoffen. Solche Typen gibt es natürlich auch in der Stadt des Frohsinns. Ein 22-jähriger Kongolese ist von Rassisten in Bomberjacken und Springerstiefeln ein Jahr zuvor mitten in der Innenstadt angegriffen und zusammengeschlagen worden. Jetzt schaltet sich wieder der Wirt ein. Er redet auf mich ein, auf die kumpelhaft kölsche Art, dass ich mich falsch verhalten hätte, dass ich besser still und ruhig in der Theke stehen geblieben wäre und mich jetzt verziehen solle. Als ich einen Gast, der sich neutral verhält, auf meine Seite ziehen will und ihm bitte, mit mir auf meine Kosten noch einen zu trinken, geht er ebenfalls auf Distanz. Köln ist meine Stadt, Ehrenfeld ist mein Stadtteil. In der Kneipe bin ich zwar zum ersten Mal, aber fremd ist mir auch hier nichts. Nur ich bin hier fremd. Ihr macht ja auch Ringelpitz, versuche ich mich zu rechtfertigen. Mir ist schon klar, dass man mich als stillen Gast vielleicht geduldet hätte. Aber ein Schwarzer, der Lust auf einen Flirt hat und sich so weit vorwagt, das geht nicht. Da sind sich plötzlich alle in der Kneipe einig. Diskutier nicht, geh, sagt der Wirt und drängt mich aus dem Lokal. Du kennst uns nicht und wir kennen dich nicht, muss ich mir draußen vor der Tür noch anhören. Wir kennen uns hier alle. Verstehst du? Ende. Schwarzen Deutschen und schwarzen Zuwanderern wird ein normales Leben in dieser Gesellschaft immer wieder und immer wieder verwehrt. In der Kneipe, im Verein, auf Festen, im Schrebergarten, auf den Plätzen und Straßen dieses Landes, seiner Städte, seiner Dörfer. Bestenfalls werden sie geduldet und nicht brutal vertrieben, mit Fäusten oder mit Worten. Wenn es noch besser läuft, erobern sie sich hier und da einen Platz. mit ungeheurer Anstrengung, mit täglicher Entschlossenheit und einem wahnsinnigen Kraftaufwand, um die Gemeinheiten und Demütigungen zur Seite zu schieben. Ich bewundere die Frauen und Männer und die Kinder, die dem alltäglichen Rassismus standhalten und diesem Land nicht den Rücken kehren, das sie so dringend braucht. Denn ohne sie wären wir ärmer. Das weiß ich als bekennender Ehrenfelder, der die positiven Seiten der hier gelebten multikulturellen Nachbarschaft zu schätzen weiß, sehr genau. Umso mehr hat mich mein letztes Erlebnis vor meiner eigenen Haustür schockiert. Welche Freude wäre es, wenn die Mehrheit in diesem Land endlich den Mut aufbrächte, den Rassisten offen entgegenzutreten, sobald sie zu pöbeln oder zu prügeln anfangen. Überall und zu jeder Zeit. Schöne, heile Kaffeewelt. Starbucks ohne Filter. Wir Mitarbeiter heißen Partner. So steht es im Starbucks Mission Statement, dem Leitbild der Kaffeehauskette Starbucks. Howard Schultz, Mitbegründer des Konzerns, Milliardär und Hauptaktionär, beziehungsweise die von ihm für diese Dinge Beauftragten, fahren voller Begeisterung fort, weil es nicht nur ein Job ist, es ist unsere Leidenschaft. Gemeinsam begrüßen wir Vielfalt, um ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir alle so sein können, wie wir sind. Wir behandeln einander stets mit Respekt und Würde. Wir verpflichten uns gegenseitig, diesem hohen Standard zu entsprechen. Jeder Beschäftigte bei Starbucks kennt das Mission Statement, das auf eine Seite passt und in allen Läden der Kette aushängt. Der Vierzeiler über die Partner, also über sich selbst und über ihre Kolleginnen und Kollegen, ärgert Iris besonders. Ich kann es nachvollziehen, als sie mir an diesem heißen Sommernachmittag wieder einmal von ihrer Arbeit beim größten Kaffeeausschenker der Welt erzählt. Zitat: Ich glaube nicht, dass die Mitarbeiter simulieren, sie können einfach körperlich nicht mehr. 3 Krankmeldungen auf einmal sind gerade reingekommen. Deshalb ist wieder der komplette Dienstplan umgeschmissen worden. Doppelschichten sind angesagt mit sogenannten kurzen Wechseln. Das heißt, man kommt aus der Nachtschicht morgens um 7 oder 8 und muss direkt in die Mittagsschicht. Oder man schiebt 14 Stunden Schichten wie unser Shift Supervisor. Ich kenne Iris, eine junge Frau Anfang 30, schon einige Zeit. Immer wieder mal sehen wir uns und sie berichtet aus der trendigen, modernen Welt der globalen Kaffeehauskultur. Shift Supervisor, frage ich, weil ich mir die Bezeichnungen, mit denen das Unternehmen weltweit seine Mitarbeiter betitelt, einfach nicht merken will. Der Shift Supervisor ist der Schichtleiter, der zuständig ist für die Arbeitsabläufe und die Einteilung der Mitarbeiter für die verschiedenen Aufgaben. Doch trotz des pompösen Titels erhält er nur 100 Euro im Monat mehr als die gewöhnlichen Baristas. So werden bei Starbucks die Mitarbeiter genannt, die hinter der Kasse, an den Kaffeemaschinen und an der Essenstheke stehen und auch sonst alle anfallenden Arbeiten erledigen. Ein Schichtleiter hat der ersten Kollegin aus der Frühschicht wiederholt im Schlafanzug die Tür aufgeschlossen. Er schlief im Laden mit 2 Kaffeesäcken als Kopfkissen. So etwas kommt vor, wenn die Schichtpläne wegen der ständigen Unterbesetzung nicht eingehalten werden können. Shift Supervisor bekommen Verträge, in denen steht, dass mit ihrer Bezahlung alle geleisteten Stunden abgegolten seien. Als ich mich bei meiner Gewerkschaft vergewisserte, erzählt mir einer von ihnen, wurde mir bestätigt, dass ich nach diesem Vertrag keine einzige Überstunde bezahlt bekomme. Ich habe auch nie was gekriegt, obwohl ich häufig mehr als die 40 vereinbarten Wochenstunden gearbeitet habe. Du kannst dann ja Überstundenausgleich nehmen, meinte mein Store-Manager, als ich ihn gefragt habe. Aber das war natürlich illusorisch bei der permanenten Unterbesetzung. Von all dem weiß der Kunde nichts, der bei Starbucks in der Schlange steht und sein Getränk bestellt. Starbucks ist in. Die Kette, die 2002 in Deutschland ihre ersten Filialen eröffnete, expandiert enorm und die Kundschaft strömt bis heute in die mittlerweile 145 Läden. Kollektives Wohlgefühl. Starbucks ist ein Markenzeichen der globalisierten Welt geworden. Überall die gleichen Tassen, die gleichen Farben, das gleiche Interieur, die gleichen Preise, jedenfalls innerhalb eines Währungsgebiets. Auch der Kaffee soll überall die gleiche Qualität haben. Nur die Nixe auf dem Logo hat ihren zu Gründerzeiten blanken Busen und ihren Bauchnabel mittlerweile mit langen Haaren züchtig verhüllt. Bei Starbucks darf der Gast sitzen bleiben, solange er will, und auch bis Geschäftsschluss sein Notebook traktieren. Kein potenzieller Schriftsteller soll vergrault werden, so die Firmenphilosophie. Zitat: Wenn unsere Gäste sich zugehörig fühlen, werden unsere Coffeehouses zu einem Hafen, einer Zuflucht vor den Alltagssorgen, einem Ort, an dem man sich mit Freunden trifft. Es geht um Genuss in der Hektik des Alltags, manchmal langsam ausgekostet, manchmal schneller genossen, aber stets voller Menschlichkeit. Auch diese warmen Worte kennen die Beschäftigten, denn sie stehen im vierten Abschnitt des Starbucks Mission Statements. Die Standorte der Filialen sind auffällig exquisit, in den besten Lagen der Stadtzentren, dort, wo viel Laufpublikum zu erwarten ist, aber auch gut verdienende Angestellte arbeiten. Egal, ob man in Berlin, Hamburg, Köln oder gar in einer ausländischen Großstadt ein Stückchen Kaffeeheimat sucht, Starbucks ist schon da, so wie die anderen internationalen Ketten, erweckt aber den Anschein des Besonderen, etwas für die besser situierten oder diejenigen, die bereit sind, für dieses Lebensgefühl und den überteuerten Kaffee zu bezahlen. Die Hierarchie bei Starbucks ist erstaunlich vielschichtig. Ganz unten die Baristas, die alles machen, was das Geschäft am Laufen hält. Über den Baristas steht der Shift Supervisor. Dann kommt, in der Rangordnung deutlich abgesetzt, der sogenannte Assistant Store Manager, der stellvertretende Filialleiter, der Lohnkosten kontrolliert und Verkäufe steigert. Über ihm der Store Manager, Filialleiter, darüber der District Manager, Bezirksleiter, dann der Regional Manager, Regionalleiter, schließlich die Deutschlandzentrale in Essen, das Support Center und über allem die Konzernzentrale in Seattle. Das Kontrollsystem bei Starbucks ist ausgefeilt. Die Filialen werden regelmäßig von den Bezirks- und Regionalleitern besucht. Auch Manager aus der Essener Zentrale schauen gern unangemeldet vorbei. Die Baristas sind für alles zuständig. Bestellungen annehmen, Kasse machen, Getränke zubereiten und rausstellen, abräumen, aufräumen, die Essenstheke und die Kühlsachen auffüllen und einräumen. Das alles soll nach einem Rotationsplan ablaufen, den morgens der Schichtleiter aufstellt. Aber sehr oft wird der Rotationsplan gar nicht erst erstellt oder nicht eingehalten, weil viel zu wenig Personal da ist. George, ein 20-jähriger Barista, Zitat: Und das bedeutet, der eine macht 8 Stunden Kasse ohne Unterbrechung, die anderen machen den Rest. Die neuen Baristas werden nach den internen Vorgaben angelernt und geschult. Auch später noch fallen immer wieder Schulungen an. Das klingt nach Qualifizierung. Aber die Schulungen, bei denen Anwesenheitspflicht besteht, finden außerhalb der Arbeitszeit statt und werden nicht bezahlt. Dass die Beschäftigten solche Arbeitsbedingungen überhaupt mitmachen, liegt wohl daran, dass viele von ihnen keine Ausbildung haben, nur nebenher arbeiten oder nicht wissen, wie sie sich wehren sollen. Der Bruttostundenlohn der Baristas von 8 Euro mag für einen studentischen Zuverdienst gerade noch annehmbar sein, wenn damit das BAföG aufgebessert wird. Die meisten Teilzeitkräfte bei Starbucks gehören allerdings zu den Working Poor, zu denen, die trotz Arbeit arm sind. Ohne Zusatzeinkünfte reicht der Starbucks-Lohn nicht zum Leben. Wer Vollzeit beschäftigt ist, eine kleine Minderheit, geht mit monatlich etwa 1.000 Euro netto nach Hause. Für die tägliche Arbeitsintensität ist der Job gnadenlos unterbezahlt. Was wir alles schlucken, ist schon schlimm, sagt George, einer der vielen Ausländer unter den Baristas. Aber es gibt nirgendwo gewerkschaftlichen Widerstand. Es gibt nur 2 Betriebsräte, einen in Berlin und einen in Frankfurt. Und über gemeinsamen Protest oder sowas reden wir nicht. Anja ergänzt, einmal haben sich drei Frauen von uns beklagt, weil sie sich ständig angetatscht fühlten von Vorgesetzten, von Kollegen und sogar von Kunden. Das wurde vom Store-Manager mit einem Achselzucken quittiert. So sei das eben. Wir sollten uns nicht so anstellen. Bei der Arbeit käme man sich eben näher. Bei Starbucks hat man es überhaupt mit dem Körperkontakt. Immer, wenn dir ein Vorgesetzter etwas erklärt, legt er dir die Hand auf die Schulter. Wir nennen das den goldenen Griff, erzählt Iris. Die machen immer einen auf Big Family. Die wollen das einem regelrecht eintrichtern. Hier hilft einer dem anderen. Wir sind ein Team und nur im Team sind wir stark. Für mich sind das Sektensprüche. Die Wirklichkeit sieht doch ganz anders aus. Die meisten von uns haben nur befristete Verträge und lassen sich umso mehr gefallen. Dass die Beschäftigten noch in keiner deutschen Starbucks-Filiale aufbegehrten, erleichtert es den Strategen in der Zentrale, immer neue Spar- und Rationalisierungsmaßnahmen durchzusetzen. Die letzte Rationalisierungswelle 2008 brachte mit wenigen Ausnahmen zum Beispiel das Aus für die externe Reinigung der Toiletten. Seitdem muss die jeweils letzte Schicht am Tag oder in der Nacht das Kloputzen zusätzlich übernehmen. Proteste wurden abgewürgt, in jedem Restaurant und jeder Kneipe sei das mittlerweile so, mussten die Store-Manager ihre Belegschaften anlügen. Die neue Praxis kann angesichts der strengen Hygienevorschriften, die hierzulande für öffentlich zugängliche Räumlichkeiten gelten, ziemlich unangenehme Konsequenzen für die Firma haben. Und natürlich machen die Baristas, die Meister der Espressomaschine, wie Starbucks gern heuchelt, das Kloputzen nicht zu ihrer Herzensangelegenheit. Da werden immer wieder die falschen Lappen und Putzmittel genommen, da werden Klo, Handwaschbecken und Kacheln nicht ausreichend geputzt. Die Fluktuation bei Starbucks ist enorm. Kaum einer hält es hier länger als ein Jahr aus, ähnlich wie in den Callcentern. Die Krankenrate ist überdurchschnittlich. Auch mein derzeitiger Shift-Supervisor schiebt andauernd Doppelschichten, berichtet Jack, ein Barista mit Erfahrungen in vier verschiedenen Filialen. Der geht von uns noch rüber zum Store in Terminal 2 und macht die Kasse, weil die auch unterbesetzt sind. Wir werden auch rumgeschickt. Wenn in Darmstadt zwei krank sind, müssen wir die Lücke stopfen und die Kollegen hier müssen hier noch mehr arbeiten. Alle sind frustriert. Es ist ein miserables Arbeitsklima, jeder ist fertig. Die Financial Times Deutschland meldet, der Konzern habe in den durchgecheckten US-Filialen, so wörtlich, die Zahl der Bedienvorgänge um 9% erhöht. Mit der Stoppuhr und anderen Optimierungsvorgängen konnte der Gewinn wieder auf 150 Millionen US-Dollar pro Quartal gesteigert werden. Einer der besten Arbeitgeber der Welt. Warum ist Schulz so großherzig? Fragt eine US-amerikanische Wirtschaftszeitung kürzlich, ganz ohne Ironie. Sein Vater sei ein armer Schlucker gewesen, der bei seinem Tod nichts vorzuweisen hatte, war die Antwort des Unternehmers. Er wurde ausgepresst und nicht respektiert. Er hatte keine Krankenversicherung und keine Unfallversicherung. Mit Starbucks wollte ich eine Art von Unternehmen aufbauen, in dem mein Vater nie die Chance hatte zu arbeiten und in dem die Leute respektiert werden. Das US-Magazin Fortune hat ganz im Sinne dieser familiären Schmonzette Howard Schulz zu einem der 50 besten Arbeitgeber gekürt. Bereits zweimal, 2006 und 2008, wurden internationale Kampagnen gestartet, um auf die gewerkschafts- und arbeitnehmerfeindlichen Praktiken bei Starbucks aufmerksam zu machen. Beide Kampagnen fanden ihren Widerhall auch in Deutschland, wo Mitglieder der IWW, International Workers of the World, Flugblätter vor Starbucks-Filialen verteilten. Spanische Gewerkschaften schlossen sich dem Protest an, weil das Unternehmen auch dort mit Kündigungen, Protest und Widerstand gegen seine Geschäftspolitik mundtot machen wollte. In Deutschland ist der Organisationsgrad in den Starbucks-Filialen extrem niedrig. Die zuständige Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG weiß nur von 2 Betriebsräten in den 145 Verkaufsstätten des Konzerns. Der Druck ist heftig, sagt Guido Zeitler, in der Zentrale der NGG für Starbucks zuständig. Das Unternehmen ist nicht einmal Mitglied im Arbeitgeberverband der Branche und deshalb auch nicht tarifgebunden. Trotz der menschenunwürdigen Verhältnisse, unter denen Starbucks-Beschäftigte arbeiten, ist der Konzern eigentlich nur einmal in seiner Firmengeschichte ernsthaft negativ in die Schlagzeilen geraten. Wegen seiner ausbeuterischen Beziehungen zu den Kaffeebauern Äthiopiens. Offensichtlich hat Howard Schulz aus diesem Konflikt seine Schlüsse gezogen. Öko und Fairtrade, gut fürs Geschäft. Die Kaffeebauern sind inzwischen Schulz Freunde geworden, wenn man den Beteuerungen von Starbucks Glauben schenkt. Dabei hat der Konzern jahrelang äthiopische Kaffeebauern um bessere Einnahmen gebracht, weil er deren exklusive Sorten selbst vermarktet und auf ihren angestammten regionalen Herkunftsnamen ein Patent angemeldet hatte. Die Folge: Die Bauern konnten ihren Kaffee nicht mehr mit der entsprechenden Herkunftsbezeichnung verkaufen. Die internationale Nichtregierungsorganisation Oxfam setzte daraufhin eine weltweite Kampagne in Gang und erzielte 2007 einen Erfolg gegen Starbucks. Die Firma zog ihren Patentantrag zurück und machte damit den Weg für den selbstständigen Verkauf der exklusiven Kaffeesorten durch die Kaffeebauern selbst bzw. durch eigene Handelsorganisationen frei. Der Weltmarktpreis für Kaffee lag im Juli 2009 bei 1,13 Dollar pro Pfund. Damit bewegt er sich noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau, das den Bauern kaum erlaubt, von ihrer Arbeit menschenwürdig zu leben. Die USA hatten in den 90er Jahren das internationale Kaffeeabkommen mit seinen Preis- und Mengenabsprachen verlassen und damit einen rasanten und nachhaltigen Preisverfall ausgelöst. In den 80er Jahren hatte das Pfund Rohkaffee noch bis zu 1,70 Dollar gekostet. Dann begann der Sturz auf unter 1 Dollar. Einige Jahre lag er sogar unter 50 Cent. Am aktuellen Preis gemessen ist der Aufschlag von 10 Cent für fair gehandelten Kaffee erheblich, gemessen am Preisniveau der 80er Jahre und den Bedürfnissen der Kaffeeproduzenten ist er wenig bis nichts. Bei etwa 600 Millionen Dollar, die Starbucks 2008 insgesamt für seinen Kaffeeeinkauf zahlte, 1,50 Dollar pro Pfund für den relativ teuren Kaffee zugrunde gelegt, den Starbucks nach eigenen Angaben einkauft, würde es den Weltkonzern 40 Millionen Dollar kosten, seinen gesamten Kaffeeeinkauf fair zu gestalten, was das Unternehmen nach eigenen Angaben bis 2015 erreichen will. Eine Zusatzausgabe, die bei einem Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Dollar kaum ins Gewicht fallen würde. 2008 hat Starbucks bei dem angegebenen 5%-Anteil für fair gehandelten Kaffee nur 0,02% seines Umsatzes als milde Gabe an die Kaffeebauern verteilt. Im wahrsten Sinne des Wortes Peanuts. Aber ihr geschäftsfördernder Wert ist umso höher. Denn mit dem offensiv beworbenen Fairtrade-Siegel kann Starbucks sein Image bei den Kunden und in der Öffentlichkeit polieren. Das kollektive Wohlgefühl, das Starbucks seinen Gästen verspricht, wenn es ihnen Heimat in der anonymen, globalisierten Welt vorgaukelt, ist nichts anderes als ein verlogener und höchst profitabler Kult. Hier haben wir ein Musterbeispiel für die schöne neue Welt, die diesem Hörbuch den Titel gegeben hat. Die mächtigen Akteure überhöhen das Interesse der Konsumenten an schneller, günstiger Versorgung mit dem Traum von vermeintlicher Individualität. Mit großem Pomp wird die Normierung von Geschmack als globale Kultur gefeiert und gegen die Interessen der Beschäftigten an anständiger Bezahlung und humanen Arbeitsbedingungen in Stellung gebracht. Wenn es zu Widerstand kommt, wird er mit dem Hinweis auf die Einzigartigkeit der gemeinsamen Marke und die Ideologie der großen Familie oder, wenn das nichts mehr hilft, mit Kontrolle und Kündigungen gebrochen. Regionale meist kleinere Konkurrenten, werden mit unlauteren Mitteln aus dem Feld geworfen und am Ende des ganzen Prozesses riesige Reichtümer angehäuft. Aus Gründen gezielter Verkaufsförderung werden davon ein paar Brosamen hinunter zu den Armen in der dritten Welt gestreut.